vom Skanze Congress 2010. Ja, also nochmal guten Morgen. Es freut mich, dass ihr zu dieser frühen Stunde alle zahlreich erschienen seid. Ihr habt damit mehr geschafft als zumindest einer unserer Referenten, der gestern seinen Flug verpasst hat, beziehungsweise behaupten böse Zungen, er sei in London zum falschen Flughafen gefahren. Wir wissen es nicht genau, jedenfalls ist er nicht hier. Dafür freue ich mich umso mehr, dass wir Thomas Sablowski hier haben, ein ausgewiesener Experte zu dem Thema Finanzialisierung, der die wenigen deutschsprachigen Publikationen zu diesem Thema hervorgebracht hat. Zuerst noch mal eine ganz kurze Einführung von mir und dann geht es auch gleich los. Das Podium heißt ja Krise und Finanzialisierung. Wir wollen also heute Vormittag versuchen, einen Zusammenhang zwischen der Krise der Jahre 2007 bis 2009 und dem Phänomen der Finanzialisierung herzustellen. Das heißt, mit dem Zusammenbruch dieser US-amerikanischen Hypothekenmarkts im Jahr 2008 wurde einer breiteren Öffentlichkeit erstmal bewusst, auf welch wackeligen Beinen eigentlich dieser Handel mit Hypotheken, ein Handel mit Zahlungsversprechen fußte. Und der plötzliche Zusammenbruch dieses US-amerikanischen Hypothekenmarkts in seiner spezifischen Ausgestaltung im Handel mit verbrieften Forderungen hatte eine ganze Menge Auswirkungen auf die gesamte Ökonomie. Und also diesen Zusammenhang wollen wir uns heute Vormittag ein bisschen genauer anschauen. Und insgesamt ist damit auch der hohe Stellenwert oder vielleicht diese Spezifika des Finanzmarktes nochmal augenfällig geworden. Also auf dem Finanzmarkt werden ja nicht nur Kredite gehandelt, sondern auch Kursrisiken übernommen. Das heißt, es werden Derivate gehandelt, Finanztermingeschäfte, und die werden nicht nur zwischen Unternehmen gehandelt, sondern in zunehmendem Maße auch für private Haushalte angeboten. Und das hat natürlich eine ganze Menge an Auswirkungen für Lohnabhängige. Das heißt, in die ganz alltägliche Reproduktion von Arbeitern und Arbeiterinnen gehen Produkte des Finanzmarktes ein. Es geht um Versicherungen, um private Renten und um Konsumentenkredite. Das heißt, der private Konsum lässt sich immer weniger durch die stagnierenden Löhne finanzieren, und auf eine Finanzierung von Thomas Sablowski zurückzugreifen. Der soziale Wohnungsbau wird ersetzt durch Hypotheken, Studienkredite werden ersetzt durch kostenfreies Studium, die ehemalige umlagenfinanzierte Rentenversicherung geht über in private Altersvorsorge und so weiter und so mehr. Kurzum, mit dem Begriff Finanzialisierung wird eine Entwicklung beschrieben, bei der ein wachsender Teil der Unternehmensgewinne direkt aus Produkten des Finanzmarktes erzielt wird. Jetzt wird sich vielleicht die eine oder andere die Frage stellen, wieso ist all das für die radikale Kritik relevant und nicht nur ein neuer Aufgabenbereich für das Verbraucherschutzministerium? Wir denken, dass mit der Dominanz des Finanzmarktes auch neue Dimensionen der Ausbeutung und gesellschaftlicher Herrschaft entstehen. Und die gilt es zunächst erstmal zu verstehen. Auch denken wir, dass die Kritik und die Analyse des sogenannten Finanzsektors in radikal kapitalismuskritischen Kreisen in den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen ist. Also es soll nicht heißen, dass die Kritik der verkürzten Kapitalismuskritik, das heißt an der Haltung, die eine gute Produktion von einer bösen Spekulation abgrenzt, gegenstandslos geworden ist. Dennoch verdient die teilweise beeindruckende Kreativität und die Verselbstständigung des Finanzmarktes erstmal einen genaueren Blick. Also wir wollen heute Vormittag erklären, was hat es mit diesem blinden, unbewussten Handeln mit verbrieften Hypothekenforderungen auf sich? Kann die Abhängigkeit privater Reproduktion von Krediten und Versicherungen als direkte Ausbeutung verstanden werden? Und letztlich kann man davon ausgehen, dass die Aufblähung dieses Finanzsektors eine Folge davon ist, dass es zu Schwierigkeiten, zu Stagnation in der Realakkumulation gekommen ist, sei es in den 70er Jahren oder auch später, oder sind das Sphären, die schon relativ voneinander abgekoppelt sind. Ja, also ich begrüße Thomas Sawlowski. Er lehrt Politikwissenschaften in Frankfurt und in Wien und ist Redakteur der Prokla. Ja? Okay, der wird ungefähr 30 bis 40 Minuten sprechen. Danach gibt es noch einige Fragen von meiner Seite. Und dann können wir auch direkt Fragen von euch stellen lassen, was den großen Vorteil hat, dass wir einfach sehr viel Zeit haben für Thomas' Vortrag und für eure Fragen. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung an das ums ganze Bündnis zu diesem Kongress. Ich freue mich, hier zu sein und mit euch diskutieren zu können. Ich freue mich vor allen Dingen auch, dass dieses Thema Finanzialisierung überhaupt Gegenstand von dem Kongress ist, weil es da ja, wie du schon angedeutet hast, in der Vergangenheit auch starke Vorbehalte gab in der radikalen Linken, sich überhaupt näher damit auseinanderzusetzen. Insofern denke ich, ist das Ganze natürlich ein etwas vermintes Gelände aufgrund der vergangenen Diskussionen. Meines Erachtens setzt im Grunde genommen eine Analyse voraus, dass man quasi zwei Fehler vermeidet in zwei Richtungen. Zum einen gibt es ja die Position, dass die Probleme jetzt der Finanzialisierung, der Krise auch im Wesentlichen eben im Finanzsektor selbst wurzeln, also aus den immanenten Strukturen des Finanzsektors zu erklären sind. Die aktuelle Krise wird eben auch dann als eine Finanzkrise im Kern interpretiert, die nichts jetzt mit der Produktion zu tun hat. Das ist natürlich zu Recht kritisiert worden, auch als verkürzte Kapitalismuskritik. Auf der anderen Seite hat diese Kritik an der verkürzten Kapitalismuskritik im Grunde zu einem umgekehrten Problem geführt, nämlich dass man quasi gar nicht mehr jetzt die besonderen Strukturen im Finanzsektor glaubt, thematisieren zu müssen. Das hängt auch zusammen mit einer bestimmten traditionellen Auffassung im Marxismus, dass die Produktion praktisch das Wesentliche ist und die Zirkulation, wo auch das Finanzsystem dann dazugehört, quasi abgeleitete Verhältnisse sind, irgendwie Oberfläche ist, also sozusagen nicht das Wesentliche ausmacht. Das ist eine bestimmte hegelianisierende Form der Analyse, könnte man jetzt sagen, die unterscheidet eben zwischen Wesen und Erscheinung, die im Grunde genommen jetzt auch aus der Reihenfolge der Darstellung in der marxischen Theorie halt folgert, dass das, was am Anfang steht, also die Einführung der Kategorien Ware, Geld, Kapital, Ausbeutung, dass der Kern ist und das, was dann später kommt, irgendwie nicht mehr so wichtig sei. Ich denke dagegen, dass man tatsächlich das Ganze als einen Gesamtzusammenhang betrachten muss und dass man auch im Grunde genommen die einzelnen Momente quasi dieser verselbstständigten Strukturzusammenhänge dann im Einzelnen analysieren muss. Gerhard Stapelfeld hat das gestern Abend auch so schön gesagt, es handelt sich ja im Grunde genommen, der Marx formuliert das so, um einen Zusammenhang eben, wo die einzelnen Teile sich verselbstständigen und wo dann in Krisen gewaltsam der Zusammenhang auch wiederhergestellt wird und deutlich wird. Die einzelnen Strukturen haben eigene Mechanismen, eine relative Autonomie. Das gilt eben auch für das Finanzsystem. Ich meine, dass die Gesellschaft ein komplexes Ganzes ist von verschiedenen sozialen Verhältnissen, wird wahrscheinlich auf Konsens stoßen, wenn man redet zum Beispiel über Geschlechterverhältnisse oder über Rassismus, dass man das nicht reduzieren kann auf die kapitalistische Produktionsweise, auf das Kapitalverhältnis, dass es sich nicht um Nebenwidersprüche handelt. Das ist eine lange Diskussion in der Linken. Aber es gilt meines Erachtens eben auch insgesamt auch für die kapitalistische Produktionsweise selbst, dass man sie nicht sozusagen mit diesen Kategorien von Wesen und Erscheinung oder mit einer Ableitungslogik oder Subsumptionslogik alleine eben erklären kann. Gut, ich kann insofern auch anknüpfen an die Diskussion gestern Abend ganz schön, als ja Michael Heinrich dargestellt hat, dass man im Grunde über das Thema Krise reden kann auf drei verschiedenen Ebenen, nämlich die allgemeinen Grundstrukturen quasi der kapitalistischen Produktionsweise, welche Widersprüche, welche Krisentendenzen ergeben sich daraus, die Ebene des historisch konkreten Kapitalismus, also wie hat das sich entwickelt in den letzten 30 Jahren, welche Momente haben zu der jetzigen Situation geführt und dann die Ebene der konkreten Handlungen. Ich würde gerne auch quasi in dieser Reihenfolge was sagen zu einzelnen Punkten. Also zunächst mal kurz zu dem Verhältnis von kapitalistischer Produktionsweise und dem Finanzsektor. oder den Finanzmärkten im Allgemeinen, dann eben zu den Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, also die Tendenzen, die mit dem Stichwort Finanzialisierung angesprochen werden oder das, was ich nennen würde, ein finanzdominiertes Akkumulationsregime, was manchmal auch Finanzmarktkapitalismus genannt wird. Und eventuell können wir dann am Ende auch nochmal auf die Frage der konkreten Handlungen kommen. Ich denke, das ist auch das, was natürlich dann zu diskutieren ist, auch Fragen von linker Strategie und Taktik in Bezug eben auf die Probleme der Finanzialisierung. Zunächst allgemein zu dem Verhältnis von kapitalistischer Produktionsweise und dem Finanzsystem. Das Kreditverhältnis ist ein besonderes soziales Verhältnis zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern, das die Klassenverhältnisse im Grunde überlagert. Es ist nicht von vornherein ausgemacht, welche Akteure Kreditnehmer sind und welche Akteure Kreditgeber sind. Das können Angehörige verschiedener sozialer Klassen sein. Zinseinkommen für das Verleihen von Geld können insofern eben auch Angehörigen verschiedener sozialer Klassen zukommen. Es fällt also nicht unmittelbar mit einer bestimmten Klasse zusammen. Über das Finanzsystem, über die Kapitalsammelstellen, also Banken, institutionelle Anleger, wird eben Geld zentralisiert und umgeleitet, findet eine Vergesellschaftung statt des Geldkapitals und jeder Geldbetrag, sei er auch noch so klein, kann eben dann letztendlich zur Quelle auch von Zinseinkommen werden. Das Besondere am Kredit im Kapitalismus ist allerdings, dass im Unterschied jetzt zu vorkapitalistischen Kreditverhältnissen, die eher als Wucher bezeichnet wurden, auch im Kapitalismus auch die Kreditnehmer praktisch sich bereichern können durch die Kreditaufnahme. Das ist eine Besonderheit. Also sie sind ja gezwungen, quasi Zinsen zu zahlen für die Aufnahme von Geld, also für das Ausleihen von Geld. Aber in dem Maße, in dem es sich eben bei den Kreditnehmern um Kapitalisten handelt, die dieses Geld wiederum dann verwenden können für die Aneignung der Produkte fremder Arbeit, können sie sich eben auch bereichern, obwohl sie für dieses fremde Geldkapital Zinsen zu zahlen haben, ist es ihnen doch möglich, eben einen Mehrwert, sofern dieser über die Zinsen eben hinausgeht, sich selbst anzueignen. Also insofern findet über das Kreditsystem eben auch eine erweiterte Reproduktion des Kapitalverhältnisses statt. Die Akkumulation kann im Grunde genommen ausgedehnt werden. Und die Unternehmen operieren in der Regel eben nicht nur mit eigenem Kapital, sondern mit einer Mischung aus Eigenkapital und Fremdkapital. Das heißt, es ist normal, dass sie eben sich verschulden, dass sie Kredite aufnehmen und darüber auch versuchen, die Kapitalakkumulation auszudehnen. Grundsätzlich besteht ein widersprüchliches Verhältnis zwischen dem Kreditsystem und dem industriellen Kapital in der Hinsicht, dass eben auf der einen Seite die Kapitalakkumulation ausgedehnt werden kann durch die Kreditaufnahme. Das heißt, je mehr die Kreditausweitung möglich ist, desto größerer Stufenleiter kann auch die Kapitalakkumulation erfolgen. Auf der anderen Seite sind die Zinsen natürlich, die gezahlt werden müssen für die Kredite, ein Abzug von dem Mehrwert, der produziert wird. Das heißt, hier ist eben auch ein Interessensgegensatz dann angelegt zwischen den verschiedenen Kapitalfraktionen, also den Eigentümern des zinstragenden Kapitals, den Kreditgebern, die die Zinsen einstreichen, und den industriellen Kapitalisten, die die Waren und Dienstleistungen produzieren, die eben diese Kredite aufnehmen. Die einen haben eben das Interesse, möglichst niedrige Zinsen zu zahlen, die anderen haben das Interesse, möglichst hohe Zinsen zu kassieren. Dieser Interessensgegensatz überlagert im Grunde genommen das Ausbeutungsverhältnis von Kapital und Arbeit, führt auch zu einer Fraktionierung des Kapitals, aber er führt natürlich auch zu Fraktionierungen auf Seiten der Lohnabhängigen, insofern die immer mehr auch selbst in das Finanzsystem involviert sind. Bevor ich darauf näher eingehe, jetzt, du hast das schon erwähnt in der Einleitung, die besondere Rolle der Lohnabhängigen in Bezug auf das Finanzsystem, noch eine Bemerkung zu einer anderen Kategorie, die der Marx einführt. Ich hatte schon erwähnt, die Kategorie des zinstragenden Kapitals. Also im Grunde jede Geldsumme kann durch die Umleitung über das Finanzsystem zu zinstragendem Kapital werden, kann einen Zins abwerfen. Dieser Kreislauf des zinstragenden Kapitals ist verknüpft mit dem Kreislauf des industriellen Kapitals. Nun ist es umgekehrt so, dass jedes erwartete Einkommen auch selbst quasi fiktiv als Frucht eines Kapitals betrachtet werden kann. Also wenn ich eine bestimmte Zahlung erwarte, dann wird es eben auf der ideologischen Ebene, stellt sich das da sozusagen als Frucht einer Kapitalanlage, unabhängig davon, ob es sich tatsächlich um industrielle Kapitalverwertung handelt. Also beispielsweise, wenn ich eben jetzt mein Geld halt spare in der Form, dass ich eine Staatsanleihe kaufe, dann gilt sozusagen dieses Einkommen, was mir dadurch zufließt, als Frucht eines Kapitals, obwohl der Staat ja selbst das Geld nicht produktiv investiert, sondern einfach die Zinsen zahlt aus den zukünftigen Steuereinnahmen und darüber eben eine Umverteilung stattfindet, dann von den Steuern über das Steuersystem halt zu den Zinsen für die Staatsanleihen. Indirekt besteht natürlich eine Verknüpfung jetzt auch zwischen den Staatsfinanzen wieder mit dem Kreislauf des industriellen Kapitals, weil der Staat sich nur finanzieren kann durch Besteuerung in dem Maße, in dem eben auch Einkommen im Kreislauf des industriellen Kapitals erwirtschaftet werden. Aber nicht jede Zahlung ist eben Frucht jetzt unmittelbar des Mehrwerts, der im industriellen Kapitalkreislauf entsteht. Fiktives Kapital, kann man also allgemein sagen, sind Rechtsansprüche auf zukünftige Zahlungen, die gehandelt werden können, auch an der Börse. Also das heißt, Wertpapiere, die eben dann an der Börse verkauft werden, stellen diese Rechtsansprüche auf zukünftige Zahlungen, auch auf zukünftig zu erwirtschaftende Gewinne der Unternehmen dar, in verschiedenen Formen, in Form von Aktien oder Anleihen. Und diese Wertpapiere haben einen Preis, aber sie sind im Grunde genommen nicht selbst Kapital, sondern sie sind gewissermaßen eine Verdopplung der Kreisläufe des industriellen Kapitals, wenn man so will. Und ich würde sagen, jetzt wenn man auf die historische Ebene geht, dass das fiktive Kapital eben auch zunehmend ein größeres Gewicht gewonnen hat in den letzten Jahrzehnten, dass also das Verhältnis der Kreisläufe sich verschoben hat, also der Zusammenhang zwischen dem industriellen Kapitalkreislauf, dem Kreislauf des zinstragenden Kapitals und dem fiktiven Kapital. Gut, wenn wir jetzt auf die Ebene kommen der Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, auch da hatte Michael Heinrich gestern Abend schon drei Entwicklungstendenzen angedeutet, die eine materielle Grundlage darstellen für die Expansion des Finanzsystems. Er hatte erwähnt erstens die Umverteilung zwischen den Klassen, also die Umverteilung von unten nach oben, von den Lohnabhängigen zur Kapitalseite, das sich verändernde Kräfteverhältnis zwischen den Klassen. Zweitens das Problem der zunehmenden Staatsverschuldung und drittens das Problem der internationalen Ungleichgewichte. Das scheint mir auch sozusagen zentral zu sein. Also die Punkte, die er benannt hat, treffen meines Erachtens in der Tat wesentliche Tendenzen, die zu der Aufblähung der Finanzmärkte geführt haben. Und ich werde darauf jetzt auch noch mal näher eingehen. Also erstens das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen. Gestern Abend wurde schon diskutiert, inwieweit diese Umverteilung wieder rückgängig gemacht werden könnte. Grundsätzlich muss man sagen, dass diese Umverteilung natürlich jetzt nicht nur quasi sich zufällig ergeben hat, sondern sehr viele Ursachen hat im Grunde, die auch mit den Umstrukturierungen des kapitalistischen Produktionsprozesses in den letzten Jahrzehnten zu tun haben. Wir haben im Grunde genommen seit der Krise des Fordismus in den 70er Jahren ja grundlegende Strukturveränderungen in der Produktion, also im Grunde Fortschritte in der Produktivkraftentwicklung mit der Durchsetzung der Informations- und Kommunikationstechnologien, die die Produktionsprozesse revolutioniert haben, eine verstärkte Internationalisierung des Kapitals, also Produktionsverlagerungen, eine Aufspaltung der Unternehmen. Ich würde sagen, die fordistischen vertikal integrierten Konzerne, also Großunternehmen, die praktisch verschiedene Stufen des Produktionsprozesses integriert haben, werden eben zerlegt. Die Unternehmen konzentrieren sich auf die sogenannten Kernkompetenzen und Kerngeschäfte. Es gibt Outsourcing, also Auftragsvergabe an andere Unternehmen, Fremdvergabe an andere Firmen von bestimmten Arbeitsumfängen. Und diese ganzen Umstrukturierungen haben im Grunde genommen die Umverteilung auch wesentlich mit herbeigeführt. Ich meine zum Beispiel durch das Outsourcing, durch die Aufspaltung von vertikal integrierten Unternehmen ist es eben leichter, unterschiedliche Ausbeutungsformen durchzusetzen. Man kann praktisch dann auch unterschiedliche Ausbeutungsformen eher nutzen in rechtlich selbstständigen Unternehmen. Es ist leichter möglich, die Löhne zu drücken. Man hat keine einheitliche Interessenvertretung, weil die oftmals eben an den Unternehmensgrenzen endet und so weiter. Also man muss das sehen, dass die Umverteilung eben in der Produktion selbst wurzelt. Auch wenn natürlich jetzt die Frage, wie die Gewerkschaftspolitik orientiert ist, auch eine gewisse Bedeutung hat. Aber grundsätzlich ist es so, dass das ein Prozess ist, der in allen kapitalistischen Zentren zu beobachten war, also USA, Westeuropa, Japan. Überall hat diese Umverteilung stattgefunden. Und sie drückt sich aus im Grunde darin, dass die Lohnquoten gesunken sind. Und die Lohnquoten, also der Anteil der Löhne am Sozialprodukt, der relative Anteil der Löhne an dem gesellschaftlichen Reichtum, ist halt gesunken und umgekehrt in marxischen Kategorien gesprochen bedeutet das eben, dass die Mehrwertrate deutlich gestiegen ist. Das kann man natürlich jetzt nochmal national differenzieren. Ich denke, insbesondere in Deutschland haben wir noch ein besonderes Problem mit der deutschen Gewerkschaftspolitik, wenn man das jetzt vergleicht in Europa. Es ist ja auch bekannt, dass die deutschen Gewerkschaften relativ starke Lohnzurückhaltung praktiziert haben. Und die Umverteilung hierzulande noch stärker war als zum Beispiel in den europäischen Nachbarstaaten. Das hängt eben mit dieser besonderen korporatistischen Orientierung der deutschen Gewerkschaften zusammen. Also es gibt eine Reihe von Ursachen, die zu dieser Umverteilung geführt haben. Das bedeutet letztendlich, dass die Überproduktionstendenzen, die dem Kapitalismus ohnehin eignen, dass die sozusagen stärker hervortreten. Michael Heinrich hat ja gestern auch schon dargestellt, dass im Grunde genommen Marx gezeigt hat, dass Produktion und Konsum systematisch auseinanderklaffen unter kapitalistischen Bedingungen. Also die Bedingungen, die die Produktion regeln, sind eben andere als die, die die Nachfrage regeln. Die Nachfrage, die gesellschaftliche, setzt sich ja aus verschiedenen Komponenten zusammen, also die zahlungsfähige Nachfrage. Und die Nachfrage von Seiten der Lohnabhängigen wird eben eingeschnürt durch den Druck auf die Löhne, durch die Freisetzung von Arbeitskräften. Und diese Tendenz ist eben stärker hervorgetreten in den letzten Jahrzehnten, was sich halt in dem Sinken der Lohnquote ausdrückt. Nun ist diese Tendenz teilweise dadurch kompensiert worden, dass die Lohnabhängigen selbst mehr und mehr Kredite aufgenommen haben. Also Einkommen, die aus dem industriellen Kapitalkreislauf resultieren, können natürlich bis zu einem gewissen Grad ersetzt werden oder ergänzt werden durch Kredite. Das heißt, die privaten Haushalte, die Haushalte der Lohnabhängigen haben sich stärker verschuldet. Die Verschuldung, gemessen jetzt auch als Anteil an dem verfügbaren Einkommen, ist gestiegen. Und auch das wieder in allen kapitalistischen Zentren, also sowohl in den USA als auch in Japan oder Westeuropa. Allerdings kann natürlich diese private Verschuldung der Haushalte der Lohnabhängigen nicht beliebig ausgedehnt werden, weil letztendlich wieder für diese Schulden Zinsen gezahlt werden müssen aus dem laufenden Einkommen. Das heißt, wenn die Einkommen nicht entsprechend wachsen, aber die Zinslasten immer größer werden, ist irgendwann eine Grenze erreicht. Und die jüngste Krise ist ja auch genau an diesem Punkt aufgebrochen, dass praktisch einkommensschwache Haushalte in den USA, also die Armen, vor allen Dingen natürlich auch schwarze Familien, ihre Kredite nicht mehr zahlen konnten in den USA, ihre Zinsen nicht mehr zahlen konnten und dadurch im Grunde genommen die Kreditketten dann gerissen sind und diese Subprime-Hypothekenkrise ausgebrochen ist. Also ich denke, die Verschuldung der Haushalte der Lohnabhängigen hat sich hier als Achillesferse erwiesen für die Entwicklung des globalen Kapitalismus. Die Lohnabhängigen sind aber nicht nur als Kreditnehmer involviert immer stärker in die Finanzmärkte, sondern auch als Sparer, also auf beiden Seiten des Finanzsystems im Grunde genommen. Eine der Tendenzen ist gewesen ja nicht nur eine Umverteilung von den Lohnabhängigen zur Kapitalseite, sondern auch unter den Lohnabhängigen selbst hat eine Umverteilung stattgefunden. Die Lohnspreizung hat zugenommen, die Ungleichheit unter den Lohnabhängigen selbst. Auch das ist eine der wichtigen Entwicklungstendenzen, also die Spaltung innerhalb der Klasse der Lohnabhängigen selbst. Und es gibt natürlich auch einen Teil der Lohnabhängigen, die durchaus nach wie vor so hohe Einkommen haben, dass sie einen Teil dieser Einkommen sparen können und anlegen. Nicht nur jetzt auf dem Sparbuch, sondern in verschiedenen Sparformen. diese Einkommen der Lohnabhängigen, die umgeleitet werden praktisch als Ersparnisse auf die Finanzmärkte, sind auch immer stärker angewachsen. Also die Lohnspreizung, die Zunahme der Ungleichheit unter den Lohnabhängigen ist selbst ein Moment, was sozusagen diese Entwicklung der Finanzmärkte verstärkt. Und das Sparen ist natürlich auch durch die neoliberale Politik erzwungen worden. Es hat sich verstärkt durch die Privatisierungsprozesse, dadurch, dass die Sozialversicherungen quasi nach und nach abgebaut werden, dass die Leute quasi gezwungen werden zur privaten Vorsorge, also Privatisierung der Rentensysteme, Gesundheitswesen und so weiter. Du hast das auch schon angesprochen in deiner Einleitung, dass quasi verschiedene Bereiche der Reproduktion der Arbeitskraft ja immer mehr nur noch zu gewährleisten sind, eben entweder durch Kreditaufnahme oder halt auch durch verstärktes Sparen, Sparanstrengungen. Das betrifft eben ja zum Beispiel das Bildungswesen, dass halt jetzt Studiengebühren dann eingeführt werden, gleichzeitig eben neue Anlageformen geschaffen werden, Studierendenkredite. Aber das betrifft halt auch die Privatisierung der Rentenversicherungen in Deutschland, eben die Riester-Rente, dass jetzt Millionen Lohnabhängige quasi private Vorsorge betreiben. Das betrifft in Deutschland schon seit langer Zeit die Lebensversicherungen. Also das ist jetzt keine neue Form, sondern schon eine längere Tradition, dass sehr viel in Lebensversicherungen gespart wird für die Altersvorsorge. Und wenn man sich das jetzt betrachtet, dann stellt man eben fest, dass das Kapital, was bei den institutionellen Anlegern angelegt wird, eben sehr stark gewachsen ist. Also das globale Vermögen von Pensionsfonds, Investmentfonds und Lebensversicherungen ist sehr stark angewachsen. Und das sind eben letztendlich auch Einkommen, nicht zuletzt der Lohnabhängigen, die dort auf den Finanzmärkten angelegt werden. Durch die Bedeutungszunahme der institutionellen Anleger haben sich im Grunde genommen auch die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse verändert. Wir haben ja Produktionsverhältnisse, also in der Form, dass wir sozusagen auf der einen Seite Kapitaleigner haben und auf der anderen Seite Lohnarbeiter, die praktisch den Mehrwert produzieren und quasi die Grundlage sind für diese Kapitalverwertung. Aber die Formen des Kapitaleigentums haben sich eben sehr stark verändert in dem Sinne, dass nicht mehr Einzelpersonen nur, die gibt es natürlich nach wie vor, also einzelne Kapitalisten sind ja immer quasi am Ausgangspunkt der verschiedenen Verwertungsketten, aber eben auch vermittelt institutionelle Anleger eine zunehmende Bedeutung gewinnen als Eigentümer und konkret diejenigen sind, die eben auch dann ihre Interessen in den Unternehmen zur Geltung bringen. Und das drückt sich zum Beispiel ideologisch aus darin, dass das Shareholder-Value-Prinzip eine immer stärkere Bedeutung gewonnen hat, also die Auffassung, dass Unternehmen eben nur den Interessen ihrer Aktionäre zu dienen haben und nicht den Interessen jetzt von Lohnabhängigen, die dort arbeiten oder den Zulieferern oder gesellschaftlichen Interessen des Staates und so weiter. Also sozusagen das Interesse quasi jetzt, dass eine möglichst hohe Verwertung für die Aktionäre erzielt werden muss, ist eben über dieses Shareholder-Value-Prinzip stärker in den Vordergrund getreten. Und das hat auch zu veränderten Formen jetzt der Unternehmenssteuerung geführt. Wenn man sich anschaut, die Formen der Unternehmensorganisationen, die Steuerung von Unternehmen, dann kann man eben auch feststellen, dass hier eine stärker am Kapitalmarkt orientierte Steuerung sich vielfach durchgesetzt hat in den Großunternehmen, in den Aktiengesellschaften. Das drückt sich zum Beispiel darin aus, dass wir zwar auf der einen Seite eine steigende Profitquote haben durch die Umverteilung, aber das nicht dazu geführt hat, dass jetzt mehr unbedingt investiert wird. Man könnte ja sagen, wenn die Profite steigen, dann ist zu erwarten, dass die Akkumulationsspielräume sich vergrößern, dass eben auch mehr Investitionen stattfinden. Aber Michael Heinrich hatte gestern Abend auch schon darauf hingewiesen, dass die Investitionen eher gesunken sind. Also der Anteil der Investitionen an den realisierten Profiten ist gesunken. Und das hängt damit zusammen, dass eben mehr Kapital auch ausgeschüttet wird direkt. In Form von Dividenden, die gezahlt werden an die Aktionäre oder in Form von Aktienrückkäufen. Unternehmen kaufen praktisch ihre eigenen Aktien wieder auf und entziehen sie dadurch auch wieder dem Kapitalmarkt. Was zunächst mal sehr merkwürdig ist, man denkt ja immer, dass die Ausgabe von Aktien eine Form ist, die Unternehmen zu finanzieren, also praktisch neues Geld in die Unternehmen hereinzuholen, damit die mehr Kapital haben zur Verwertung. Wenn man sich allerdings die Finanzierungsverhältnisse anschaut per Saldo jetzt auf dem Aktienmarkt in den letzten Jahrzehnten, dann sieht man, dass in vielen Jahren praktisch mehr Geld quasi durch Aktienrückkäufe dem Markt entzogen wurde, als durch Ausgabe von neuen Aktien wieder in die Unternehmen geflossen ist. Das heißt, die Aktienmärkte haben gar keinen Beitrag zur Finanzierung der Unternehmen geleistet. Warum machen das die Unternehmen, dass sie ihre eigenen Aktien wieder aufkaufen? Das hängt nun zusammen damit, dass der Aktienmarkt in erster Linie fungiert als Markt für Unternehmenskontrolle, als Markt, auf dem um Eigentumsrechte an Unternehmen gekämpft wird. Wir haben es da zu tun mit Prozessen der Zentralisation und Konzentration des Kapitals, also Unternehmen fusionieren, es gibt Übernahmen und so weiter. Zentralisation bedeutet, dass letztendlich Unternehmen vom Markt verschwinden, geschluckt werden von anderen. Und in diesen Übernahmekämpfen spielt nun der Aktienkurs natürlich eine zentrale Rolle insofern, als je höher der Aktienkurs ist von einem Unternehmen, umso schwerer es ist natürlich, dieses Unternehmen aufzukaufen. Also feindliche Übernahmen können abgewehrt werden, indem man versucht, den Aktienkurs des eigenen Unternehmens in die Höhe zu treiben. Und es ist auch leichter, eine aktive Rolle in den Zentralisationsprozessen zu spielen, wenn der Aktienkurs des eigenen Unternehmens hoch ist. Diesen Aktienkurs kann man hochtreiben, indem man eben Aktien zurückkauft, indem man quasi die Nachfrage nach den Aktien steigert, dadurch, dass man selbst sozusagen wieder die eigenen Aktien nachfragt und sie dem Markt entzieht. Dadurch wird der Preis der Aktien quasi nach oben getrieben. Also das ist eben einer der Mechanismen, mit denen Unternehmen agieren in diesen Übernahmekämpfen. Und es ist natürlich auch im Interesse der Kapitalanleger unter Umständen, dass sie das Geld unmittelbar wieder zurückerhalten und dann das wieder neu investieren können. Die Shareholder-Value-Ideologie besagt ja auch, dass die Aktionäre selbst entscheiden sollen, wo sie ihr Geld hinstecken. Und dass es nicht gut ist, jetzt auf Dauer das Kapital angelegt zu haben in einem bestimmten Unternehmen. Also die Umschlagszeit hat sich verkürzt. Es wird sozusagen viel mehr hin und her geschoben, das ganze Kapital, und ist weniger langfristig angelegt. Wir haben nicht mehr sozusagen diese geduldigen Eigentümer, wie es sie in der fordistischen Ära gab, wo man irgendwann mal Aktien gekauft hat und dann blieben die dann ein paar Jahrzehnte quasi liegen. Auch die Haltung der Banken gegenüber den industriellen Unternehmen hat sich vielfach verändert. Gerade wenn man Deutschland zum Beispiel anschaut, da war es in der Vergangenheit halt so, dass die Banken quasi große Anteile an den industriellen Unternehmen hatten und die über Jahrzehnte im Grunde gehalten haben und vor allen Dingen daran interessiert waren, dass sie ihre Kredite sicher zurückbekommen, dass die Zinszahlungen gewährleistet sind von Seiten der industriellen Unternehmen. Das heißt, die Maximierung der Profite war zwar im Prinzip sozusagen natürlich immer in der Geschichte des Kapitalismus primäres Ziel, aber sie hat dann im Konkreten eben doch unterschiedliche Formen. Und für die Banken kann man halt feststellen, dass in der fordistischen Ära das primäre Ziel war die Sicherheit sozusagen der Zinszahlungen. Und das hat sich auch ausgedrückt in bestimmten Eigentumsbeziehungen zwischen Bank und Industriekapital in diesen bankbasierten Finanzsystemen wie in Deutschland. Das hat sich sehr stark verändert. Die Banken bewirtschaften ihren Anteilsbesitz viel kurzfristiger. Sie schlagen sozusagen die Kapitalbeteiligung schneller um und halten die Anteile an den einzelnen Unternehmen nicht mehr so lange. Da hat in gewisser Weise eine Anpassung stattgefunden, auch der Systeme jetzt wie Deutschland oder Japan an die angelsächsischen Finanzsysteme in der Hinsicht. Wir haben also auf der einen Seite, kann man jetzt das zusammenfassen, eine stärkere Subsumption, eine stärkere Unterordnung der Reproduktion der Lohnabhängigen unter das Finanzkapital in der Form, dass eben sowohl als Sparer als auch als Kreditnehmer die Reproduktion der Arbeitskraft immer stärker abhängig wird von den Finanzmärkten. Und wir haben veränderte Beziehungen zwischen dem industriellen Kapital und dem Finanzkapital, also Banken und institutionellen Anlegern, die sich nicht nur ausdrücken in quantitativ veränderten Verhältnissen, dass also das fiktive Kapital, das zinstragende Kapital sich sehr stark aufgebläht hat gegenüber dem industriellen Kapital, sondern eben auch qualitative Veränderungen in der Form der Unternehmenssteuerung, also kapitalmarktorientierte Unternehmensführung, Restriktionen bei den produktiven Investitionen und so weiter. Das ist sozusagen, jetzt sind die Veränderungen im Kapitalverhältnis im Kern. Jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, den Michael Heinrich gestern erwähnt hat, die Frage der Staatsverschuldung. Man muss sehen, dass ein großer Teil des Kapitals, was auf den Finanzmärkten angelegt ist, ja gar nicht sozusagen direkt in Unternehmen investiert wird, sondern auf der Staatsverschuldung beruht. Schon Marx hat das Mitte des 19. Jahrhunderts kritisiert, diese Form sozusagen, dass der Staat quasi parasitär lastet auf der Gesellschaft und dass natürlich auch eine Umverteilung zwischen den Klassen über den Staat organisiert wird. Die staatlichen Aufgaben könnten ja theoretisch finanziert werden, ausschließlich über Steuern. Das passiert aber nicht, sondern zum großen Teil finanziert sich der Staat eben durch Staatsverschuldung anstatt über direkte Besteuerung. Und das hat natürlich auch den Effekt, dass im Grunde genommen den Kreditgebern ständig ein Einkommen wieder über den Staat zufließt, in der Form der Zinsen für die Staatsanleihen. Diese Zinsen werden ja gezahlt dann wiederum aus Steuern, sobald es nicht eine nach oben offene Verschuldungsspirale ist, also dass die Zinsen wieder durch Neuverschuldung praktisch gezahlt werden. Also im Prinzip dienen die Steuern dann zum Teil eben auch dazu, die Zinsen überhaupt zu bezahlen für diese Staatsschulden. Und dann ist natürlich die Frage, wer zahlt die Steuern? Und da ist eben festzustellen, dass ein großer Teil natürlich von den Lohnabhängigen gezahlt wird und dass dieser Teil eben auch gewachsen ist. Also das heißt, wir haben praktisch über die Finanzierung des Staatshaushaltes und über die Finanzierung der Staatsschuld auch eine ständige Umverteilung nochmal von der Seite der Lohnabhängigen zur Kapitalseite, die eben verbunden ist mit einer bestimmten Steuerpolitik, also Steuersenkungen für die Kapitaleinkommen und Steuererhöhungen für die Lohnabhängigen und eben Ausweitung, dynamische Ausweitung der Staatsverschuldung. Nun kann die Staatsschuld auch nicht beliebig ausgedehnt werden. Sie muss natürlich immer finanzierbar sein letztendlich. Und wir sehen in der aktuellen Krise auch, dass bestimmte Staaten eben auch an die Grenzen ihrer Verschuldungskapazität gekommen sind. Das erklärt natürlich dann auch den Druck wieder zur Konsolidierung, Haushaltskonsolidierung, der auch von der Kapitalseite ausgeübt wird. Also die Kapitalseite tritt ja aktuell auf jetzt sozusagen in dem Sinne, dass sie die Staaten ermahnt zu einer stärkeren Sparpolitik, zur Haushaltskonsolidierungspolitik. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Staatsverschuldung selbst auch quasi notwendig ist für das Kapital. Es ist unvorstellbar, dass die Staatsschulden auf null zurückgefahren werden. Also es geht ja allenfalls darum, im Grunde die Neuverschuldung einzudämmen und zu verhindern, dass sich das ständig quasi exponentiell weiter ausweitet. Die Staatsschulden können im Prinzip nicht zurückgeführt werden, dann würden die Finanzmärkte sofort zusammenbrechen, weil, wie gesagt, ein großer Teil der Anlagemöglichkeiten des Kapitals ist eben gebunden an die Staatsverschuldung. Wenn sozusagen das nicht vorhanden wäre, dann würde das Problem der Überakkumulation von Kapital sich noch viel schärfer zunächst mal stellen. Gut, dann komme ich zu dem dritten Punkt, die Zunahme der internationalen Ungleichgewichte, die Michael auch schon gestern Abend angesprochen hat. In der jetzigen Krise ist ja festzustellen, dass es natürlich Krisengewinner und Krisenverlierer gibt. Ich glaube, es war Gerhard Stapelfeld, der Kollege vom ums ganze Bündnis, der diese Grafiken gestern Abend auch gezeigt hat mit den Staatsanleihen, wie die Zinsen auseinandergelaufen sind. Also die Zinsen auf deutsche Staatsanleihen beispielsweise sind gesunken, während die Zinsen, die zu zahlen sind, eben auf griechische Staatsanleihen oder portugiesische Staatsanleihen gestiegen sind. Das heißt, Deutschland ist in dem Sinne Krisengewinner, dass die deutsche Staatsschuld sich jetzt leichter refinanzieren lässt, während andere Staaten größere Probleme haben. Das ist allerdings nun kein Zufall, sondern hängt eben auch zusammen mit den Veränderungen in der Produktion, mit der ungleichen Entwicklung auch des industriellen Kapitals in den verschiedenen Staaten. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, dass die Umverteilung in Deutschland eben stärker war als in den europäischen Nachbarländern. Und man kann sagen, dass Deutschland die anderen europäischen Länder regelrecht niederkonkurriert hat. Deutschland nimmt natürlich seit jeher eine besondere Position in der internationalen Arbeitsteilung ein. Wir haben ja eine hierarchische Struktur der internationalen Arbeitsteilung in dem Sinne, dass nicht alle alles machen, das ist klar. Also viele dritte Weltländer exportieren nur Rohstoffe oder Agrarprodukte. Und auf der anderen Seite der Hierarchie, da haben wir eben dann Länder wie Deutschland, die eine sehr starke Spezialisierung haben in der Produktion von Produktionsmitteln, also Maschinenbau. Da gibt es nur wenige Länder, die überhaupt miteinander konkurrieren auf dem Weltmarkt. Deutschland hat da im Grunde eine besondere Position. In der Griechenland-Krise ist auch darauf hingewiesen worden, dass es in Griechenland kaum einen industriellen Produktionsapparat gibt. Also da ist natürlich ein sehr ungleiches Konkurrenzverhältnis schon mal per se durch die Struktur des Produktionsapparates gegeben. Und das hat sich sozusagen noch verstärkt dann durch die Ergebnisse der Tarifpolitik, durch die Verteilungspolitik, die auch noch mal unterstrichen hat eben diese ungleiche Entwicklung in der Form, dass halt die Lohnquote in Deutschland stärker gesunken ist als in anderen europäischen Ländern. Das bedeutet eine Zunahme der Leistungsbilanzungleichgewichte innerhalb von Europa, also eine zunehmende Widersprüchlichkeit in der Konstruktion der Europäischen Union, wo die Frage sich stellt, ob das Ganze irgendwann auseinanderbricht oder ob wir jetzt erleben quasi durch die Krise auch vorangetriebene Vertiefung der Europäischen Union in Richtung eben einer Transferunion, dass also mehr umverteilt werden muss von den Überschussländern zu den Defizitländern. Das ist eine offene Frage. Diese internationalen Ungleichgewichte existieren nicht nur innerhalb von Europa, sondern eben auch global. Also wir haben auf der einen Seite eben Defizitländer wie USA, Großbritannien, Spanien und so weiter. Auf der anderen Seite Überschussländer, die bedeutendsten sind halt China, Japan und Deutschland. Die Überschussländer sind tendenziell immer in einer besseren Position, weil der Anpassungsdruck auch in der Krise, wie sich jetzt wieder zeigt, auf den Defizitländern lastet. Also die Defizitländer müssen sehen, wie sie ihre Leistungsbilanzen in den Griff bekommen, wie sie ihre Verschuldung abbauen können. Die Überschussländer haben im Allgemeinen da weniger Probleme. Nun gibt es ein Defizitland, was sozusagen diese Probleme weniger hat. Das sind die USA, weil sie verfügen über das Weltgeld, mit dem quasi die internationalen Finanzgeschäfte im Großen und Ganzen abgewickelt werden. Das heißt, die USA können sich auch in ihrer eigenen Währung verschulden. Und wenn jetzt der Dollar abgewertet wird, bedeutet das nicht eben, dass dann unmittelbar die Staatsschuld der USA noch stärker anwächst. Andere Länder haben ja das Problem, dass sie sich in der Regel dann in Fremdwährung auch verschulden müssen. Wenn ihr euch zum Beispiel anschaut, Defizitländer jetzt in der EU wie Ungarn, also Ungarn hatte sich sehr stark in Fremdwährung verschuldet. Wenn jetzt die ungarische Währung abgewertet wird, der Forint, bedeutet das, dass die Staatsschuld dann natürlich noch weiter anwächst, die zurückzuzahlen ist. In Euro zum Beispiel, und dann verschärft sich im Grunde genommen diese Schuldenkrise. Also insofern müssen wir unterscheiden jetzt zwischen den USA auf der einen Seite, den Überschussländern, die es gibt, und dann eben der Masse der anderen Defizitländern. Eine ungleiche Entwicklung ist prinzipiell im Kapitalismus normal und ist angelegt, aber diese internationalen Ungleichgewichte haben eben auch sehr stark zugenommen. Und Leistungsbilanzungleichgewichte sind natürlich immer verbunden mit auch Kreditbeziehungen, also mit einer Ausweitung von international ungleichen Finanzverhältnissen. Die Überschussländer, die Leistungsbilanzüberschüsse erzielen, die Exportüberschüsse haben, müssen international eben auch als Kreditgeber auftreten, um ihre Waren verkaufen zu können. Und die Defizitländer sind eben auch Kreditnehmer und laufen eben Gefahr, in eine Verschuldungskrise hineinzulaufen. Ich denke, damit ist auch schon ein bisschen beantwortet die Frage der Varieties of Capitalism oder der Unterschiede, die es gibt zwischen den Staaten in der Finanzialisierung, die ja auch quasi in dem Konferenzprogramm hier angesprochen war. Aus meiner Sicht würde ich sagen, um das zusammenzufassen, dass die Finanzialisierung eine Tendenz ist, die sich in allen Staaten beobachten lässt, also auch in Ländern wie Deutschland, wie gesagt, hat das Finanzsystem sich eher in die Richtung der angelsächsischen kapitalmarktorientierten Finanzsysteme entwickelt. Es gibt natürlich nach wie vor Unterschiede, also in dieser Diskussion, die eher so aus den institutionalistischen Sozialwissenschaften kommt, über die Unterschiede zwischen den Kapitalismen, da wird das immer hervorgehoben, dass es ja nicht alles gleich ist und dass die Unterschiede bestehen bleiben. Ich denke aber, es gibt Entwicklungstendenzen, eine Richtung, die sich angeben lässt, die ähnlich ist in den verschiedenen Ländern, auch wenn natürlich keine Angleichung stattfindet, in dem Sinne, dass jetzt überall letztendlich die gleichen Verhältnisse sich herausbilden, sondern institutionelle Unterschiede bleiben natürlich bestehen. Gut, damit möchte ich diesen Überblick im Grunde auch abschließen über die Tendenzen der Finanzialisierung, abschließend vielleicht nochmal ansprechen, die Handlungsebene, die Frage jetzt auch der Reformen des Finanzsystems. Oftmals wird das ja in der radikalen Linken so ein bisschen als Gegensatz behandelt, also Reform versus Revolution. Wir wollen quasi das Ganze verändern. Und auch gestern Abend wurde das teilweise so ein bisschen dargestellt, dass jetzt im Grunde genommen Reformen natürlich nicht das Ziel sein können. Ich halte es in gewisser Weise für falsch, Reform und Revolution in der Form als Gegensatz zu diskutieren, weil wir uns natürlich schon die Frage stellen müssen, wie sind die Handlungsbedingungen für die radikale Linke und wie sind die Möglichkeiten, die Kräfteverhältnisse zu verschieben in verschiedenen Formen des Kapitalismus. Und insofern ist es aus meiner Sicht nicht gleichgültig, jetzt, wie der Kapitalismus sich im Einzelnen entwickelt. Es ist natürlich klar, dass bestimmte Systemzwänge immer Geltung haben, bestimmte Widersprüche und Entwicklungstendenzen lassen sich nicht aufheben. Zwang zur Profitmaximierung, Zwang zur Akkumulation. Aber in welchen Formen sich das darstellt, das hat dann im Einzelnen doch viele Konsequenzen auch für die Entwicklungsmöglichkeiten von linker Politik. Und insofern bin ich schon der Meinung, dass die radikale Linke natürlich auch um Reformen kämpfen muss, auch um eine Veränderung im Finanzsystem. Gestern Abend wurde das diskutiert im Hinblick auf die Umverteilung, inwieweit man die wieder zurückführen kann und so weiter. Also auch wenn ich da skeptisch bin, ich würde auch sagen, bestimmte Entwicklungen lassen sich nicht rückgängig machen, einfach weil es sich auch um eine säkulare Weiterentwicklung des kapitalistischen Finanzsystems handelt. Also es wäre eine Illusion, dass man jetzt glauben würde, man könnte jetzt einfach bestimmte Formen abschaffen, was weiß ich, die Verbriefung von Krediten oder die Entwicklung von Derivaten wieder abschaffen. Nein, das ist eine Weiterentwicklung des Finanzsystems, die notwendig war, die eben auch diese Expansion von Krediten ermöglicht hat. Man wird das kaum zurückdrehen können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig jetzt, wenn man sozusagen Kämpfe führt im unmittelbaren Interesse der Lohnabhängigen, quasi auch das Finanzsystem anzugreifen, zum Beispiel eben Kämpfe zu organisieren gegen die weitere Privatisierung der Sozialversicherungen. Aktuell ist zum Beispiel ein Thema die Pflegeversicherung. Das wird jetzt als nächstes kommen, dass versucht wird, von der Bundesregierung auch hier umzustellen, die Pflegeversicherung stärker auf kapitalmarktbasierte Formen, also sparen quasi über den Kapitalmarkt für die eigene Pflege. Das sind natürlich Sachen, gegen die Linke aus meiner Sicht kämpfen muss und wo es zunächst mal einfach konservativ darum geht, das existierende System zu verteidigen und weitere Verschlechterungen abzuwehren und wo man sich allerdings auch Gedanken machen muss um Alternativen dann in dem Sozialsystem selbst. Also Ziel müsste meines Erachtens sein, die Reproduktion der Lohnabhängigen, soweit es geht, eben von den Finanzmärkten zu entkoppeln, diese Tendenzen, die sich weiter fortsetzen, irgendwie versuchen aufzuhalten. Es wurde auch diskutiert in der Linken über Vergesellschaftung von Banken und so weiter. Da sagen auch manche, das bringt ja nichts, die Banken zu vergesellschaften. Wir hatten die Diskussion zum Beispiel jetzt in Frankfurt, da war eine Bankenblockade geplant. Also da gab es die Diskussion in der Linken, inwieweit man die Banken überhaupt angreifen soll. Letztendlich ist diese Aktion nicht zustande gekommen, weil ja die Position sozusagen eine große Bedeutung gehabt hat, dass man eher skeptisch war, ob es richtig ist, das Finanzsystem anzugreifen. Ich bedauere das und halte das quasi für ein großes Problem, dass die Linke nicht in der Lage war zu einer Aktionseinheit und sozusagen sich diese Forderungen nicht zu eigen machen konnte, die erhoben worden sind, eine Vergesellschaftung der Banken auch zu fordern. Man hätte auch die Eigentumsverhältnisse an dem Punkt konkret thematisieren können. Es handelt sich ja zum Teil schon um verstaatlichte Banken. Man hätte auch sozusagen das Problem dort thematisieren können, dass Verstaatlichung natürlich nicht ausreicht, dass eine Vergesellschaftung was anderes sein muss als eine Verstaatlichung. Dafür gibt es natürlich keine Patentlösung, wie das aussehen kann. Aber es ist eben immer schwer, das Kapital sozusagen als Ganzes abstrakt anzugreifen. Ich denke, die radikale Linke muss da, wo sich Chancen bieten, in der konkreten Auseinandersetzung auch einzelne Fraktionen angreifen, durchaus auch mit dem Ziel, die Widersprüche in dem Machtblock zu vertiefen zwischen den verschiedenen Kapitalfraktionen. Das gilt jetzt nicht nur für die Banken, das gilt auch für andere Fragen. Wenn zum Beispiel es geht um Atomkraft und Energiepolitik und Klimapolitik, dann muss man natürlich schon fordern, die Vergesellschaftung der Stromkonzerne oder die Zerschlagung der Stromkonzerne. Aber bezogen auf die Fragen des Finanzsystems gilt das eben auch, dass man die Banken im Grunde genommen angreifen muss oder die institutionellen Anleger, die Versicherungen und im Grunde genommen da eine gesellschaftliche Kontrolle fordern muss, meines Erachtens, wie auch immer das dann im Einzelnen zu organisieren ist. Ich meine, das Finanzsystem hat eine strategische Bedeutung, weil das ganze gesellschaftliche Kapital darüber verteilt wird und umgeleitet wird. Und sollte es irgendwann mal eine linke Regierung geben hierzulande, die ihren Namen verdient, wird sich das Problem sofort stellen. Genauso wie auch die Frage der Außenbeziehungen. Also wenn man zurückschaut in die Geschichte, zum Beispiel die russische Revolution anschaut, dann ist natürlich Kapitalverkehrskontrollen, Außenhandelskontrollen, aber eben auch Kontrolle der Banken ist eine fundamentale Frage, die sich sofort stellt. Insofern denke ich, sollte die Linke sich auch Gedanken machen eben über das Finanzsystem und welche Forderungen im Sinne von Übergangsforderungen da auch erhoben werden können. Also insofern wäre meine Schlussfolgerung im Grunde, Reform und Revolution da nicht als Gegensatz zu behandeln, sondern eben eher zu versuchen, eine Aktionseinheit herzustellen, auch mit den Teilen der gemäßigten Linken, auch wenn man deren Analyse in Bezug auf das Finanzsystem letztendlich nicht teilt. Gut, danke für eure Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf die Diskussion. Ja, vielen Dank. Thomas Sablowski, also es gibt es natürlich einen ganzen Berg wahrscheinlich an Verständnisfragen und gleichzeitig an inhaltlichen Anmerkungen bis Einwendungen. Ich würde sagen, wir haben jetzt, da wir jetzt schon 20 Minuten nach 11 haben, stelle ich meine Fragen erstmal hintan und hoffe, dass ihr vielleicht schon einige Einwendungen, Fragen oder Anmerkungen habt. Und ich sehe schon, hier läuft ein Mikrofon durch die Gegend. Wenn dem nicht der Fall sein sollte, dann kann ich mich auch einfach nochmal einklinken. Aber da gibt es schon einige Meldungen, ja. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich möchte drei Sachen bemerken. Ich möchte erstmal zu dieser Art der Diskussion. Ich finde es zutiefst akademisch, da unidirektional, da sitzen Leute und man darf hier nur Fragen stellen. Es ist wie die bürgerliche Bildung uns hier gelehrt hat und kommt keine lebendige Diskussion auf zwischen den Leuten, weil es interessiert mich nicht nur, jemand im Podium interessiert. Mich interessieren die Leute, die hier kommen, um den Kapitalismus zu verstehen, um sich mit Marx zu sympathisieren. Und da sollte man wirklich mehr Gewicht legen und ab von diesen bürgerlichen Formen der Diskussion einfach zerbrechen. Zweitens, ich denke, bei der Darstellung der Kredit- und Neuentwicklung hast du nicht beigetragen bei der Frage, den Mehrwert zu entmystifizieren. Was Marx ja, wenn man Marx gelesen hat, also ich bin nicht so ein großer Leser von Marx, aber wer Lohn-Profit gelesen hat, der stellt sich die Frage, wo wird Profit gemacht? Wo wird es beim Verkauf gemacht? Wird es durch irgendwelche Schweinereien zwischen den Käufer und Verkäufer gemacht? Der geht auf alle Fragen ein und kommt zum Schluss, das Profit wird bei der Produktion gemacht. Und ich denke, wenn man sagt, ja, es wird da auch Profite gemacht, wenn man Kredit nimmt oder verkauft, dann trägt man nicht dazu bei, diese Mystifikation des Geldflusses zu entschleiern, sondern man macht da mit. Ich denke, Kredit ist eine Verwertung des Mehrwerts. Das heißt, nicht die Kapitalisten, die im Fabrik sozusagen das Auto produzieren, haben verdienen, geben ihre Teile des des Profits ab für Reklamezwecke, für Kreditinstitute, damit sie weitere Dings machen. Weil das heißt, es ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass der Mehrwert in der Produktion gemacht wird. Nicht irgendwo anders, wenn man durch Verkauf oder irgendwelche andere Sachen. Drittens, man kann, also Marx hat wirklich den Schlüssel geliefert, um den jetzigen kapitalistischen Welt und Gesellschaft zu verstehen. Er hat wirklich analysiert, er hat uns wirklich den Schlüssel gegeben. Wir müssen halt aufmachen. Aber man kann die Entwicklung nicht verstehen, wenn man dazwischen die Mutation des Kapitalismus zum Imperialismus nicht kapiert hat. Und das ja, ich würde dich bitten. Nur noch ganz, ganz kurz. Nein, du bist jetzt schon relativ lang und es sind noch viele Leute, die auch Fragen haben. Okay, eine Frage noch. Wodurch unterscheidet sich Lenins Analyse mit deinem? Okay, ich habe hier vorne noch eine Frage gesehen in der ersten Reihe. Hallo, doch, ja, jetzt geht's. Okay, super. Ja, ich wollte ganz bürgerlich eine Frage an den Referenten stellen. Und zwar würde mich interessieren, also wir hatten im Vorfeld auch ein bisschen diskutiert, was unterscheidet eigentlich diese Krise vielleicht von jetzt den Krisen der letzten 20 Jahre und sind so ein bisschen drauf gekommen, dass es vielleicht durchaus einfach jetzt auch eine Veränderung in der herrschenden Klasse gewissermaßen gibt. Also dass die Reaktion jetzt nach 2008 haben ja schon gezeigt, dass jetzt hier auch ein bisschen eine Delegitimierung neoliberaler Erklärungsmuster und Politikansätze zu verzeichnen war. Die Rhetorik war ziemlich umfassend, also Leute, von denen man es nicht vermutet hätte, riefen zur Kontrolle der Finanzmärkte auf. Passiert ist bis jetzt relativ wenig. Trotzdem die Frage, ist da irgendwie was wirklich ans Ende gekommen? Kann man erwarten, dass da auch jetzt ein neues Akkumulationsregime sich sozusagen etabliert und auch eine Regulationsweise neu etabliert? Oder ist das alles Rhetorik und eigentlich machen sie weiter wie bisher? Ja, ich danke. Jetzt haben wir schon mal genug. Magst du vielleicht darauf antworten? Ne? Kann ich machen, ja. Gut, also was du gesagt hast, das Erste, dem stimme ich natürlich zu. Ich dachte allerdings, ich hätte das gesagt, aber vielleicht habe ich es nicht deutlich genug gemacht. Also werttheoretisch ist es klar, man muss unterscheiden eben zwischen dem Kreislauf des industriellen Kapitals, wo der Mehrwert produziert wird und primär angeeignet wird, und eben den Kreisläufen des Finanzkapitals, also zinstragendes Kapital, fiktives Kapital, wo eine Umverteilung von Mehrwert stattfindet und wo Teile des Mehrwerts in verschiedenen Formen angeeignet werden, in Form von industriellem Profit, von Zinsen und von Grundrente, Mieteinnahmen und so weiter. Also insofern gibt es diesen Unterschied natürlich zwischen Produktion und Verteilung von Mehrwert. Aber mir ging es eben jetzt um die Widersprüche, die auch auf der Zirkulationsebene entstehen. Also es ist wichtig festzuhalten, wo der Mehrwert produziert wird, aber es reicht natürlich nicht aus, meines Erachtens, um sich ein Gesamtbild zu machen von den Zusammenhängen der kapitalistischen Produktionsweise. Was Lenins Analyse des Imperialismus anbelangt, so denke ich, dass das nicht ausreicht, jetzt um die heutigen imperialistischen Verhältnisse zu verstehen. Lenin hat unter anderem eben ein zentrales Merkmal des Imperialismus im Kapitalexport gesehen. Nun, klar, die imperialistischen Länder sind Kapitalexportländer auch heute. Allerdings gibt es da eben auch Unterschiede. Eines der Phänomene, die ja merkwürdig sind, ist, dass das Land, was an der Spitze steht nach wie vor, also die USA, Netto-Kapitalimporteur sind. Also ich meine, es gibt natürlich multinationale Konzerne in den USA, die Kapital exportieren. Aber wenn man per Saldo das Ganze betrachtet, ist es ja so, dass die USA Kapital importieren. Und dass jetzt andere Länder quasi wie China dann eben Kapitalexporteure sind netto. Also hier ist sozusagen ein ganz anderes Verhältnis, als das jetzt von Lenin eben dargestellt wurde. Und ich denke, man muss von neuem nachdenken über die imperialistischen Verhältnisse. Wir haben in dem Sinne keine ausgereifte Imperialismustheorie. Zu deiner Frage mit den Unterschieden zwischen der jetzigen Krise und früheren. Also ich denke, zunächst mal liegt der Unterschied darin, dass die jetzige Krise halt eine sehr tiefe Krise war. Es war die tiefste Krise seit der großen Depression der 30er Jahre, gemessen an den Rückgängen der Produktion und den Einbrüchen des Handels. Und Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg ist das globale Sozialprodukt geschrumpft. Das hat es vorher noch nie gegeben. Andererseits, wenn man jetzt sich die Konsequenzen anschaut, es wurde ja viel diskutiert eben über die Frage des Endes des Neoliberalismus oder Rückkehr des Keynesianismus. Meines Erachtens muss man sagen, dass die politischen Veränderungen sehr überschaubar sind. Also es hat natürlich ein keynesianisch geprägtes Krisenmanagement gegeben, aber jetzt haben wir die Rückkehr zur Konsolidierungspolitik. Wenn man sich auch andere Entwicklungen anschaut in der Krise, zum Beispiel die Verankerung der Schuldenbremse im Grundgesetz und so weiter, dann sieht man, dass im Grunde genommen ja kein Bruch da ist mit den Grundlinien des Neoliberalismus. Auch Privatisierungsprozesse sind allenfalls aufgeschoben worden, sind weiterhin geplant. Wie gesagt, ich würde weniger jetzt von Neoliberalismus sprechen, um die Gesellschaftsformation zu bezeichnen, sondern eher von einem finanzdominierten Akkumulationsregime. Auch da sehe ich eher Kontinuitäten in dem Sinne, dass jetzt halt weiterhin versucht wird, auch die Finanzmärkte zu fördern. Das ganze Krisenmanagement zielte ja auch darauf, im Grunde genommen da eine Kontinuität sicherzustellen. Also insofern sehe ich keinen Bruch in den Formen. Ein Bruch könnte meines Erachtens auch nur zustande kommen durch eine Veränderung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, durch eine Verschärfung von Klassenkämpfen. Und man muss sehen, dass die herrschenden Klassen natürlich es auch geschafft haben, im Großen und Ganzen eine politische Krise zu verhindern. Es gibt natürlich politische Krisen in einzelnen Ländern, eher an der Peripherie, dort, wo die Verhältnisse besonders zugespitzt sind, also auch an der europäischen Peripherie, Griechenland, Island und so weiter, wo es Regierungskrisen gegeben hat. Aber selbst in Griechenland ist es ja so, dass quasi 6 Generalstreiks nicht ausgereicht haben, um da wirklich die Regierung abzubringen von diesem Sparpaket und eine politische Richtungsänderung zu erzwingen. Also insofern haben wir nicht nur das Problem jetzt in Deutschland, dass die Kämpfe sehr halbherzig geführt werden von Seiten der Gewerkschaften, sondern auch dort, wo sie militanter vorgehen, die Organisationen der Lohnabhängigen, ist im Grunde genommen bisher keine Veränderung der politischen Kräfteverhältnisse erreicht worden. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie sich das längerfristig weiterentwickelt. Es kann sein, dass es durchaus sich noch herausstellt, dass es eben doch eine große Krise ist, die eine Veränderung der Regulationsweise oder des Akkumulationsregimes erzwingt, weil die Widersprüche eben nicht gelöst worden sind. Weil sozusagen ja alles so weitergeht wie bisher, bedeutet das ja auch, dass im Grunde die Widersprüche auf erweiterter Stufenleiter reproduziert werden und dass weitere Krisen absehbar sind oder eben Stagnationstendenzen. Und insofern denke ich, ist es durchaus offen, wie das weitergeht. Also man kann das jetzt schlecht prognostizieren. Wie gesagt, bisher sehe ich eher Kontinuität und keinen Bruch, aber das heißt natürlich nicht, dass es so bleibt. Ja. Okay, dann werde ich doch noch mal eine furchtbar akademische Frage seitens der Moderation einschieben. Und zwar haben wir uns in dem Vorbereitungskreis immer ein bisschen die Frage gestellt, wie kann man eigentlich diesen Zusammenhang fassen zwischen der Finanzialisierung und der Krise, wie wir sie jetzt im Jahr 2007, 2009 beobachtet haben. Also wird ja viel von Kausalität gesprochen, wie jeweils industrielles Kapital und private Haushalte in dieses Finanzsystem eingebettet sind. Es gibt ja die sehr weit verbreitete These von Brenner beispielsweise, der sagt, wir haben eine Stagnation, eine Realakkumulation, die hätte eigentlich schon längst in der Krise führen müssen. Aber wegen der Verschiebung oder wegen der Aufblähung dieses Finanzsektors konnte die Krise die letzten 10, 15, 20 Jahre sozusagen verschleiert oder verschoben werden. Ich übernehme jetzt den Part von Kostas Lapavitsas, der seinen Flug nicht erwischt hat. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Einwände von Lapavitsas gegen diese doch in der Linken sehr verbreiteten Anschauung. Er sagt, das stimmt empirisch überhaupt nicht. Erstens ist es überhaupt nicht so, dass wir einen signifikanten Abfall der Profitrate sehen konnten in den USA und in Europa oder USA vor Beginn dieser Krise. Und zweitens passt es auch begrifflich nicht, weil es eigentlich im klassischen Marxismus ein bisschen Widerspruch steht, zu sagen, dass eine Krise nicht zu einer Reinigung oder zu einer Neustrukturierung, zu einer Restrukturierung auch der ganzen Reproduktionsstruktur führt. Und von daher lehnte, wenn ich seinen Text richtig verstehe, Lapavitsas ja gerade diese sehr verbreitete These von Brenner ab. Und ich weiß nicht, ob du jetzt dazu spontan was sagen kannst oder magst. Wäre natürlich fantastisch. Ja, ich meine, ich würde in gewisser Weise eine Zwischenposition einnehmen zwischen Brenner und Lapavitsas. Es gibt ja auf der einen Seite Marxisten, die die Finanzialisierung insgesamt herunterspielen und jetzt gar nicht so viel Wert auf die Mechanismen im Finanzsystem legen und die eben die These vertreten, man muss vor allen Dingen sehen, dass es Verwertungsprobleme gibt im Kreislauf des industriellen Kapitals. Und gut, die werden unterschiedlich gefasst dann. Auch da gibt es ja keine Einigkeit, sondern es gibt eben ganz unterschiedliche Thesen. Ich sag mal, die Krisisgruppe jetzt, die argumentiert, dass die Profitmasse immer mehr abnimmt, dass die lebendige Arbeit dem Kapitalismus ausgeht. Andere, die argumentieren eher mit den Profitraten, dass die Profitraten zurückgegangen sind. Und auch das wird wiederum unterschiedlich begründet. Der Brenner zum Beispiel argumentiert ja nicht mit dem Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate, sondern erklärt im Grunde genommen den Rückgang der Profitraten überproduktionstheoretisch aus einer Verschärfung der Konkurrenzverhältnisse, aus der Bildung von Überkapazitäten aus dem Weltmarkt durch nachholende Industrialisierung und dadurch, dass die kathartische Funktion der Krise, die bereinigende Funktion, also die Vernichtung von Kapital, blockiert worden sei. Durch die monopolistischen Formen der Konkurrenz, dadurch, dass die Unternehmen praktisch weiter produzieren, also ihre Anlagen nicht stilllegen, sondern das fixe Kapital betrachten als versunkene Kosten und dann quasi so lange weiter produzieren, solange sie noch das zirkulierende Kapital, also die laufenden Kosten quasi decken können und das Kapital verwerten können. Ich finde sozusagen die Brennerposition ein bisschen einseitig oder die ganzen Positionen, die jetzt quasi nur auf das industrielle Kapital abheben und die Finanzialisierung gar nicht näher analysieren. Ich finde es auch ein bisschen problematisch, jetzt zu sagen, wir haben quasi seit 30 Jahren eine Krise, die immer nur verschoben worden ist. Man kann das natürlich so betrachten, aber man muss natürlich auch sehen, dass es eine Phase war, die letzten 30 Jahre, wo enorme Wachstumsprozesse des globalen Kapitalismus stattgefunden haben. Also ich meine, der real existierende Sozialismus ist zusammengebrochen. Osteuropa ist quasi auf eine ganz neue Weise integriert worden in den Weltmarkt als Produktionsstandort und Absatzmarkt. Die Transformation in China, das sind Proletarisierungsprozesse, die möglicherweise größer sind als das, was im 20. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Und insofern würde ich das nicht nur jetzt als eine Krise bezeichnen über 30 Jahre, sondern würde eher sagen, der Kapitalismus hat sich transformiert, die Formen der Akkumulation und der Regulation haben sich eben verändert und wir haben jetzt einen anderen Kapitalismus als in der fordistischen Ära, der aber auch mit eigenen Formen der strukturellen Krise eben verbunden ist, wo es immer wieder zu Krisen kommt aufgrund der immanenten Widersprüche dieses Akkumulationsregimes. Die Position von Lapavitsas auf der anderen Seite legt mehr Gewicht auf die Finanzialisierung und spielt halt die Überakkumulation eher herunter, also die Widersprüche im industriellen Kapitalkreislauf. Wie gesagt, ich habe das ja auch versucht darzustellen und ähnlich wie Michael Heinrich gestern Abend das auch angedeutet hat, es gibt eine materielle Grundlage der Finanzialisierung in dem industriellen Kapitalkreislauf und man muss die Wechselbeziehungen eben analysieren, um das Gesamtbild zu haben. Man muss sozusagen den Zusammenhang dieser Kreisläufe auch thematisieren. Lapavitsas legt eben vor allen Dingen den Akzent darauf, dass die Banken quasi mehr Profit erwirtschaften jetzt mit der Kreditvergabe an die privaten Haushalte, dass die Finanzierungsfunktion der Banken für das industrielle Kapital zurückgegangen ist, weil die Unternehmen eine höhere Selbstfinanzierungsquote haben. Aber er betrachtet sozusagen nicht den Zusammenhang zwischen der Kreditvergabe an die privaten Haushalte und den Veränderungen in den Klassenverhältnissen in der Produktion, die sich in den letzten 30 Jahren entwickelt haben. Da kann man aber sehr leicht eben einen Zusammenhang zeigen, denke ich. Ja, okay, vielen Dank. Fürs Erste, wir haben hier vorher noch eine Wortmeldung gesehen. Ja. Ich habe eine Frage zur Praxis und zwar zu der Vergesellschaftung der Banken. Da frage ich mich, wie und was soll das eigentlich sein? Bei Stromkonzernen, okay, da kann ich mir das vorstellen, die entzieht man dem Kapitalmarkt, sagt, der Zweck ist ein anderer, es ist nicht mehr Gewinne zu machen, sondern Es geht darum, Strom zu produzieren, den allen zur Verfügung zu stellen und so. War ja mal so, ist möglich. Aber es ist, bei Banken ist es doch gerade so, dass das Wesen der Banken ist, Akkumulation zu machen, dass das gesamte Vertrauen, das Banken entgegengebracht wird, daran liegt, dass sie auf zukünftige Gewinne gehen können und so weiter. Insofern frage ich mich, der Zweck der Banken könnte doch wohl nicht verändert werden durch eine Vergesellschaftung der Banken. Das hieße andersrum, der Zweck bliebe der gleiche, dann würde eine Vergesellschaftung einfach nur heißen, es würde von einem anderen Personal gemanagt, das den gleichen Sachzwängen unterlegen wäre, dass der überhaupt den gleichen Konkurrenzzwängen folgen müsste und es würde sich nichts ändern durch eine Vergesellschaftung. Oder ist was anderes gemeint und was ist dann der Unterschied zur Verstaatlichung? Ja, ich meine, du hast natürlich insofern recht, als wahrscheinlich auch in der kommunistischen Gesellschaft wir noch Elektrizität haben werden und Stromproduktion, aber wenn wir Ware und Geld abgeschafft haben, auch keine Banken mehr haben werden. Andererseits, wenn man nicht von heute auf morgen dorthin kommen, denke ich, sondern es wird eine längere Übergangsphase geben, selbst wenn es revolutionäre Veränderungen gibt, werden wir nicht von heute auf morgen das Geld abschaffen, wahrscheinlich, und den Staat abschaffen und so weiter. Und insofern ist natürlich dann der Unterschied doch nicht mehr so gravierend. Ich meine, auch wenn wir die Elektrizitätskonzerne zerschlagen und zum Beispiel jetzt wieder kommunale Stromunternehmen haben, die quasi nachhaltige erneuerbare Energien fördern, stärker, also angenommen, wir hätten eine demokratische Kontrolle der Stromkonzerne, man könnte die Stromproduktion verändern, aber solange das sozusagen im Rahmen einer Geldwirtschaft stattfindet oder irgendwie im Rahmen einer Gesellschaft, die noch auf dem Lohnverhältnis beruht, werden natürlich auch diese anderen Stromunternehmen irgendwie ihre Bilanzen erstellen müssen und sozusagen sehen müssen, inwieweit sie ihre Kosten decken oder Gewinne erwirtschaften und so weiter. Und umgekehrt ist es natürlich auch bei den Banken so, dass du sagen kannst, ja klar, Banken müssen immer Profite machen und quasi wie andere Unternehmen auch in anderen Branchen auch eben die Zwänge der Akkumulation irgendwie befolgen. Nur gibt es natürlich da doch feine Unterschiede, sage ich mal. Wir haben ja durchaus verschiedene Banken. Wir haben in Deutschland zum Beispiel ein dreigliedriges Bankensystem mit Genossenschaftsbanken, öffentlich-rechtlichen Banken und Privatbanken. Und es gab historisch einfach verschiedene Banken, die auch verschiedene Aufgaben hatten. Es gibt die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die in einer besonderen Situation entstanden ist, für staatliche Infrastrukturfinanzierung. Es gab die Landesbanken, die besondere Aufgaben übernommen haben in der Finanzierung von sozialem Wohnungsbau und so weiter. Also insofern ist natürlich klar, dass eine Bank im Grunde genommen sehen muss, dass sie irgendwo einen Profit erwirtschaftet, der sich ergibt, ich sag mal, aus Gebühreneinnahmen oder aus der Differenz zwischen den Einlagenzinsen und den Kreditzinsen, die sie einnimmt. Aber in welchen Sektoren sie sozusagen ihr Kapital anlegt, das ist natürlich jetzt eine Frage, wo man sagen kann, gut, das folgt der Profitmaximierung, aber es hängt natürlich auch ab von den Eigentumsverhältnissen und inwieweit die Eigentümer darauf Einfluss nehmen. Also wie gesagt, es gab da historisch Unterschiede und die Rolle der Landesbanken hat sich ja auch sehr stark verändert, in dem Sinne, dass sie sich internationalisiert haben, dass ihnen die traditionellen Geschäftsfelder abhanden gekommen ist durch eine Veränderung der staatlichen Politik etc. Also insofern würde ich einfach sagen, klar, es gibt die kapitalistischen Zwänge, wie sie Marx beschrieben hat, auf der Ebene des idealen Durchschnitts. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Kapitalismen auch. Und die Frage ist eben auch sozusagen, ja, wie eine Linke sich dazu verhält letztendlich. Gesellschaftliche Kontrolle des Bankensystems würde eben heißen, dass wir zunächst mal eine Aufhebung haben des Privateigentums. Also das heißt, der private Bankensektor müsste abgeschafft werden. Ob das jetzt in Form von Genossenschaftsbanken oder in Form von staatlichen Banken stattfindet. Das Problem ist, wie man im Grunde genommen hinauskommen kann über die Veränderung der juristischen Eigentumsverhältnisse. Ich denke, man muss immer unterscheiden bei der Veränderung der Eigentumsverhältnisse zwischen der bloß juristischen Dimension. Eine rein juristische Veränderung bedeutet natürlich gar nichts. Ob die Banken jetzt formal dem Staat gehören oder nicht, sagt erstmal nichts aus, was sie für eine Politik machen. Insofern ist das Problem der Vergesellschaftung ein Problem der realen Kontrolle dessen, was ein Unternehmen oder eine Bank halt macht. Und das stellt sich für alle Sektoren im Grunde genommen. Auch wenn wir jetzt die Stromkonzerne zerschlagen würden, hätten wir das Problem, wie kann die Gesellschaft überhaupt kontrollieren, was diese Stromunternehmen machen? Wir haben ja verschiedene Stromunternehmen. Wir haben auch kommunale, öffentlich-rechtliche Stromversorger und so weiter. Aber auch deren Politik beeinflussen wir ja nicht. Also das Problem der Demokratisierung stellt sich meines Erachtens unabhängig jetzt von davon, ob es sich um Finanzunternehmen handelt oder um industrielle Unternehmen. Ja, das ist jetzt vielleicht schon vergessen durch ein paar Wortmeldungen. Ich wollte nur einwerfen, dass ich es scheiße finde, sowohl vom Genossen aus der zweiten Reihe als auch von der Moderation, die Kritik vom Genossen vorher an der bürgerlichen Diskussionskultur mit kleinen Nebensätzen lächerlich zu machen und wegzuwischen, anstatt dem mit Argumenten zu begegnen, auch in dem Bewusstsein, dass in dem Raum eine weiße Mehrheit auf jeden Fall besteht, eine bürgerliche akademische Mehrheit wahrscheinlich, männliche sowieso, aber nebenbei nur. Ja, anstatt dem mit Argumenten zu begegnen und sagen, ja okay, es stimmt, wir bewegen uns im bürgerlich-akademischen Raum der Universität, wir machen da eigentlich gerade Frontalunterricht, indem wir dir Fragen stellen und dem, ja, sagen wir so, darauf kann man auch direkt eingehen mit Argumenten und sagen, ja, es stimmt, aber ja, ja, das war es eigentlich. Ich nutze die Macht über das Mikrofon und sozusagen, wir machen die Lehrveranstaltung weiter. Ich finde es richtig, aber das ist eben der Rahmen, in dem wir uns hier bewegen. Also ich habe eine Frage zu dem Deutschland, sozusagen, wie sich das hier so darstellt mit der Finanzialisierung. Und es ist ja so, dass zum Beispiel die Deutsche Bank stellt keine Aufsichtsräte mehr in den großen Unternehmen und das ist auch eine offizielle Politik, die sie so verfolgen. Und man hat halt dieses Ende der Deutschland AG, aber trotzdem war das Rumgeheule doch sehr groß, als bei der Mannesmann Vodafone-Übernahme. Und auch wenn man sich jetzt die Politik bei Opel angeschaut hat, ist so eine Politik des nationalen Kapitals offensichtlich nicht vom Tisch. Und ist das jetzt eine sozusagen Variety of Capitalism-Version, sozusagen rheinischen Kapitalismus, der hier noch fortwächst, oder wie würdest du das fassen? Noch eine Frage dazu, ja. Hallo, so, brauche immer ein bisschen. Ja, ich hätte nur noch mal eine kurze Rückfrage zu dieser Frage zur Vergesellschaftung von Banken. Also gerade die Landesbanken, die du angesprochen hast, haben interessanterweise in der Krise ja nun eine besonders einmal schlechte Figur gemacht. Also die sind ja ziemlich auf diesen Zug aufgesprungen, in bestimmte Papiere zu investieren, die sich dann als desaströs erwiesen haben. Also das ist ja zumindest vielleicht eine kleine Gegentendenz zu dem, dass das irgendwie öffentliche Kontrolle immer besser ist als oder zwingend irgendwie eine bessere Ergebnisse erzielt, als wenn es Private machen. Darüber hinaus aber hast du auch gesagt, dass das Investmentgeschäft eigentlich eine Fortentwicklung der Finanzinstrumente aufzeigt und auch eine durchaus eine notwendige, die man nicht einfach zurücknehmen kann. Also was lässt dich glauben, dass wenn eine gesellschaftliche Kontrolle der Banken herrschen würde, eigentlich man auf dieses Geschäft, was durchaus negative Folgen für die Lohnabhängigen hat, nicht mehr setzen würde, sondern sich gewissermaßen jetzt aufs Kerngeschäft der Kreditvergabe wieder verlegen würde. Das könnte vielleicht eine einzelne Bank machen, aber ich denke, innerhalb eines Gesamtsystems würden hier durchaus Lücken entstehen, die sich dann andere Reproduktionswege suchen würden. Ja. Achso. Ich habe hier jetzt das nächste Mikro. Soll ich meinen Beitrag geben? Ja. In einem letzten Teil deines Vortrags hast du gesagt, ja, sollte es je eine linke Regierung geben, die ihren Namen verdient, dann ja, könnten wir mit der ja vielleicht irgendwie diese Vergesellschaftung haben. Da würde ich an dem Punkt sagen, dass das eigentlich gar nicht mein Ziel ist, eine linke Regierung zu haben, die ihren Namen verdient, weil wenn, dann würde ich das so formulieren, dass mein Ziel eine, ja, sag ich mal, basisdemokratische Räterepublik wäre und dann Regierungen abgeschafft wären, in dem Sinne, wie wir sie kennen. Und daran messe ich dann eben auch meine Kämpfe. Und ich war eine derjenigen, die beim Thema Bankenblockade auch dagegen war, das als Aktionsform zu praktizieren, weil in meinen Augen das eben den rechten Mainstream bedient, dass ja, die gierigen Manager und die Banken diejenigen sind, die schuld sind an der Krise und dass das eben im Zweifelsfall antisemitische Klischees bedient. Und diese Aktion ist ja auch nicht ersatzlos gestrichen worden. Die hat ja keine Zustimmung mehr an der Basis bekommen, da es ja auch einen Protest und eine Aktion gegen den Hessischen Unternehmertag gab. Und so ist auch meine Herangehensweise zum Beispiel bei verschiedenen Demonstrationen. Also ich gehe nicht auf eine Demonstration, wir zahlen nicht für eure Krise, indem ich da, also ich gehe da nur hin, wenn es da einen expliziten antikapitalistischen Block gibt, in dem man auch entsprechende Ausdrucksformen bekommen kann. Und ja. Zum Beispiel in der Anti-Atom-Politik würde ich auch sagen, da geht man auf die Demonstration, ist daran beteiligt, ist natürlich auch im Wendland beteiligt, aber eben an entsprechender Stelle. Ja, jetzt haben wir drei Fragen. Machst du mal. Gut, ich versuche es mal in der Reihenfolge, wie es jetzt vorgebracht wurde, auch anzugehen. Zuerst zu der Frage jetzt der Politik des nationalen Kapitals. Gibt es also nicht da doch sehr starke nationale Interessen? Ich denke, es gibt natürlich das Interesse des Staates an dem Kapital, was auf seinem Territorium ist. Das ist ja auch quasi die Grundlage der Staatsfinanzierung, Besteuerung und so weiter. Allerdings setzt dieses Kapital sich ja zusammen aus Kapitalien verschiedener Eigentümer. Opel ist eben ein Unternehmen amerikanischer Eigentümer in erster Linie. Und die deutsche Regierung berücksichtigt die Interessen von Opel genauso wie die Interessen anderer Unternehmen, die deutsche Eigentümer haben. Wobei die Frage der Eigentumsverhältnisse sowieso kompliziert ist unter den heutigen Bedingungen. Auch wenn man sich deutsche Unternehmen anschaut, in Anführungszeichen jetzt BASF oder was auch immer, da sieht man, dass eben eine hohe Quote ist von Eigentum institutioneller Anleger, die oftmals eben auch in London oder in den USA halt ihren Sitz haben. Und insofern hat eine Internationalisierung der Eigentumsverhältnisse auch stattgefunden, bis zu einem gewissen Grade. Gut, es gibt natürlich nach wie vor Interessensgegensätze, die jetzt aus der territorialen Aufgliederung der Produktion oder des Kapitals resultieren. Aber ich glaube, man kann das nicht mehr begreifen mit den Kategorien jetzt in der Kongruenz von nationalem Kapital und Nationalstaat, wie das in der klassischen Imperialismusdiskussion gedacht worden ist. Also dass wir sozusagen jetzt Nationalstaaten haben und nationale Bourgeoisien. Die Nationalstaaten sind ein Ausdruck dieser nationalen Bourgeoisien und dann prallen die quasi auf dem Weltmarkt aufeinander. Sondern meines Erachtens haben die internationalen Verflechtungen schon eine andere Qualität heute. Ich meine, schon in den 70er Jahren hat Nikos Poulantzas das versucht, mit dem Begriff der inneren Bourgeoisie zu thematisieren, dass die Analyse quasi jetzt der Bourgeoisien nicht mehr funktioniert in diesen Kategorien von ja, nationalen Bourgeoisien auf der einen Seite und Compradoren-Bourgeoisien, also abhängigen Bourgeoisien jetzt von den imperialistischen Metropolen auf der anderen Seite. Was die Landesbanken betrifft, können wir vielleicht gleich fortsetzen, dann. Aber was die Landesbanken betrifft, haben die natürlich spezifische Probleme. Das sind nicht allgemeine Bankprobleme, sondern das sind auch besondere Probleme, die aus dieser Konstruktion resultieren. Die Landesbanken kann man nur begreifen im Verhältnis zu den Sparkassen, die sozusagen die Basis sind des öffentlich-rechtlichen Kreditsystems. Und die Sparkassen haben einen strukturellen Überschuss von Depositen. Die haben sozusagen strukturell mehr Kapital, was sie einnehmen auf der Anlageseite und sozusagen ein strukturelles Defizit an Investitionsmöglichkeiten. Die sammeln das Kapital auf der lokalen Ebene ein und bestimmte Geschäfte, die sie selbst nicht machen können, die übernehmen eben die Landesbanken. Die Landesbanken sind ja nicht zuletzt im Eigentum der Sparkassen und der jeweiligen Bundesländer. Und sozusagen, man muss diese Komplementarität sehen. Die Landesbanken haben ein strukturelles Defizit auf der Einlagenseite, weil sie selbst keine Filialen haben, weil sie direkt die Ersparnisse nicht einnehmen, sondern quasi beauftragt werden für mit bestimmten Geschäften von den Sparkassen traditionell. Und aber bilanziell folgt daraus im Grunde genommen eine hohe Instabilität der Landesbanken. die sich verstärkt hat dadurch, dass auf der einen Seite das Volumen von Geldkapital, was da bewegt wird, gewachsen ist und dass gleichzeitig klassische Geschäftsfelder, die verbunden waren mit dem fordistischen Staat, eben nicht mehr in der Form existieren. Sodass diese Landesbanken sich ganz neue Anlagefelder gesucht haben, auch international und eben ja in diese verbrieften Hypotheken investiert haben und so weiter. Also dadurch die Instabilität quasi weiter gestiegen ist. Aber aus meiner Sicht ist das Resultat auch einer bestimmten Form der Organisation des Bankensystems, diese besonderen Probleme der Landesbanken. Und man könnte das sozusagen durch eine andere Organisation des Systems beheben. Also diese besonderen Probleme der Landesbanken sind eben nicht die allgemeinen Probleme der Kapitalverwertung. Ja, das muss man, glaube ich, sehen, dass es da verschiedene Ebenen gibt. Was die linke Regierung anbelangt, stimme ich im Prinzip zu. Also wenn ich jetzt Zukunftsvisionen entwickle, würde ich mir auch vorstellen, eine Form von Rätedemokratie, also Räte von Produzenten und Konsumentinnen, die sich selbst regieren letztendlich. Allerdings ist die Frage eben, wie man das sieht. Ich meine, der Staat wird nicht von heute auf morgen absterben. Der Staat lässt sich nach Marx auch nicht einfach abschaffen. Das ist vielleicht auch eine Differenz zwischen der anarchistischen Tradition sozusagen und der marxistischen. Die Vorstellung ist, dass der Staat erst absterben kann in einem längeren Prozess, in dem Maße, in dem er zurückgenommen wird in die Gesellschaft und in dem die Menschen quasi sich selbst regieren. Und auch wenn es eine Räterepublik gibt, ist natürlich die Frage, wie ist die organisiert? Das Ziel ist natürlich quasi eine Einheit der gesamten Menschheit letztendlich. Aber die Frage ist eben, ob revolutionäre Prozesse so ablaufen werden, dass quasi auf einen Schlag wir jetzt eine globale Räterepublik haben. Sondern es kann ja sehr gut sein, dass wir, wie das eben auch historisch war, in einzelnen Ländern, wir haben national unterschiedlich geformte Klassenkampfsituationen und dann gibt es eben Umbrüche in bestimmten Räumen. Und diese Räume müssen verteidigt werden, möglicherweise gegen andere in der Weltmarktkonkurrenz und so weiter. Auch militärisch, wie auch immer. Und das bedeutet in gewisser Weise Staatlichkeit zunächst mal. Auch wenn das eine Regierung von Subalternklassen ist oder von der Arbeiterklasse. Also insofern denke ich, haben wir durchaus das Problem dann, auch wie ja die Vergesellschaftung der Produktionsmittel organisiert werden soll, wenn wir das Finanzsystem nicht von heute auf morgen abschaffen können oder die Lohnarbeit, das Geldsystem, wie das dann sozusagen organisiert werden soll. Was die Bankenblockade anbelangt, ja gut, da müssen wir das diskutieren. Ich denke, es ist nicht nur eine Frage jetzt, wie man das einschätzt mit sozusagen der Finanzmarktkritik und ob das struktureller Antisemitismus ist. Also ich würde diese weite Fassung dieses Begriffs Antisemitismus auch ablehnen. Ich halte das für eine große Gefahr, dass der sozusagen so ubiquitär gefasst wird, dass im Grunde genommen die Trennschärfe verloren geht. Also die Frage, was man überhaupt unter Antisemitismus versteht, ist, glaube ich, eine komplizierte. Aber davon ab unabhängig ist natürlich auch eine Differenz vielleicht in den Fragen, wie man sich linke Politik vorstellt und Strategie und Taktik. Ich bin halt der Meinung, dass soziale Bewegungen immer heterogen sind, dass das geradezu das Definitionsmerkmal ist, wenn man unterscheidet zwischen einer sozialen Bewegung und einer politischen Organisation. Eine politische Organisation kann sich natürlich verständigen auf ein bestimmtes Programm, Grundsätze, gemeinsame Positionen und wer die nicht teilt, ist halt nicht dabei. In der sozialen Bewegung muss ich davon ausgehen, dass die Leute gewissermaßen gegensätzliche Weltauffassungen haben und nur an bestimmten Punkten zusammenkommen. Und da ist die Frage der Aktionseinheit meines Erachtens eine zentrale Frage. Auch wenn man in allen anderen Fragen sozusagen verschiedener Meinung ist, kann man an bestimmten Punkten zusammenwirken und auch ohne, dass die anderen Bündnispartner quasi jetzt Antikapitalisten sind, oder das Gleiche letztendlich wollen halt. Ich glaube, das ist notwendig, um überhaupt die Kräfteverhältnisse zu verändern in eine progressive Richtung, dass man die Bündnisse sucht, wo immer das auch geht. Und ich halte da gar nicht viel, muss ich ehrlich sagen, von revolutionären Blöcken, der schwarze Block und so weiter. Das ist meines Erachtens eher abschreckend, diese Symbolpolitik, die von der radikalen Linken da oftmals betrieben wird, in Demonstrationen, also wenn wir denken an dieses Bündnis, wir zahlen nicht für eure Krise und so weiter. Also die radikale Linke, wenn sie sozusagen, wenn das sich darstellt quasi in einer bestimmten Form der Kleidung und so weiter, dann habe ich ein Problem eher damit, mit dieser Darstellung. Da müssen wir drüber diskutieren, wie kann überhaupt die radikale Linke sich in die Öffentlichkeit bringen? Wie kann sie in Kontakt kommen mit anderen politischen Kräften, mit anderen Gruppen der Bevölkerung? Und da ist das Hauptproblem meines Erachtens die Isolation der radikalen Linken, dass sie sozusagen überhaupt keine Verbindung hat zu anderen Bevölkerungsgruppen und auch wenig zu anderen politischen Kräften. Es gibt natürlich Akteure, die Brücken schlagen, und das ist auch sehr wichtig, also diese Kräfte, die eben versuchen, Bündnisse herzustellen und die da quasi versuchen, auch sektiererische Haltungen irgendwie zu überwinden. Ja, vielleicht gibt es ja dazu wieder Worte. Ah, ich sehe, da oben gibt es bereits eine Wortmeldung und die erste Reihe ist auch sehr strebsam, aber erstmal da oben bitte. Ja, mit dem letzten Beitrag, Thomas, da gibst du meines Erachtens ein gutes Stichwort. Ich fand den Übergang von der kritischen Analyse zu der Frage der Handlungsebenen in einer typischen Weise zu hastig. Bei der kritischen Analyse wird die Kapitalseite beleuchtet und da haben wir einen riesigen Löwen vor uns, der uns erschreckt und Angst macht. Und es werden die Schwächen, die sich da zeigen und vielleicht auch neue Schwächen, die sich da entwickeln auf Kapitalseite, die werden meines Erachtens zu wenig mit untersucht. Ich möchte nur ein Beispiel geben. Also jetzt, um es mal so anschaulich auszudrücken, das war in vielen großen Betrieben früher so wie bei Opel, wenn man da Arbeit gefunden hatte, dann ging man damit in Rente. Und wenn man seine Tochter oder seinen Sohn da unterbrachte in der Lehre, dann wusste man, die gehen damit auch in Rente. Mit einem guten Job, mit einem Scheißjob, aber mit gutem Geld. Dieses Gefühl von Arbeit, sichere Arbeit zu haben, ist aus und vorbei. Das heißt, alle Versuche von Kapitalseite, Corporate Identity zu schüren, stoßen meines Erachtens in den Reihen der Lohnabhängigen auf immer mehr Schwierigkeiten, was nicht automatisch heißt, dass sich daraus eine Working Class Identity ergibt. Aber wir haben damit neue Ansätze, mit den Leuten zu reden. Und die werden meines Erachtens nicht genug in den Blick genommen. Für diese Frage könnte ich noch viele weitere Beispiele geben. Also. Dass das hier eine Lehrveranstaltung ist im Rahmen der Hochschule. Es ist keine autonome Vollversammlung. Und deswegen werde ich mich diesem Rahmen anpassen. Es sind sehr wichtige Fragen aufgetaucht. Die Frage von einer linken Regierung, die Frage, was steht an? Es ist von Übergangsforderungen gesprochen worden. Ich denke, was ansteht, eine weltweite Machtergreifung der Arbeiterklasse. Das mag sehr befremdlich klingen, ohne dass irgendeine revolutionäre Klasse, und zwar weltweit, wenn sich etwas ändert, kann es nur weltweit geschehen oder gar nicht. Und es muss eine Macht geben, die kann sicher nur in der Räteform überhaupt sich konstituieren. Und das ist die Voraussetzung für irgendeine Änderung dieser gesellschaftlichen Verhältnisse. Soweit. Okay, also für Machtergreifung bin ich auch deshalb. Muss ich noch einmal nachhaken zu der Frage der Demokratisierung. Du hast so ein bisschen Demokratisierung und Vergesellschaftung grob in eins gesetzt. Das finde ich unmöglich, ehrlich gesagt, und auch immer ein bisschen ärgerlich. Denn Vergesellschaftung ist ja nun schon ein Wort, das bedeutet, es soll sich der Zweck ändern. Die Produktionsmittel sollen der Gesellschaft in dem Sinne zugeführt werden, nicht, dass jeder jeden Scheiß damit machen kann, sondern dass sie sozusagen gesellschaftlich sinnvoll genutzt werden. Demokratisierung. heißt erstmal, Verstaatlichung ist Demokratisierung, weil wir ja nun mal in einer Demokratie leben. Du wirst wahrscheinlich denken, okay, das meine ich nicht, sondern so eine repräsentative Demokratie, die ja eigentlich doch nur dem Kapital dient und so, ist nicht gut. Aber was heißt das dann? Heißt das dann sozusagen, dass jetzt die ganzen Leute, die auf der Straße rumsitzen und eigentlich genau das wollen, was sozusagen unterwegs ist, dass die sich auf einmal äußern dürfen und dass sozusagen ich als Linker dafür kämpfen soll, dass jeder Scheißmensch seine Meinung sagen soll und irgendwie die dümmsten Zwecke irgendwann verwirklicht werden? Also da bin ich ehrlich gesagt gegen, sondern ich möchte nicht demokratisieren, sondern ich möchte für meine Zwecke kämpfen. Okay, das ist denke genug für dich zum Antworten jetzt erstmal. Ja, es gibt vielleicht einen bestimmten Zusammenhang zwischen dem, was du jetzt zuletzt gesagt hast und dem, was Wolfgang Schaumberg gesagt hat. Die Frage ist halt auch wieder, wer ist das revolutionäre Subjekt? Sind das jetzt sozusagen wir, die wir in dem Saal hier sitzen, als mehr oder minder radikale Linke? Oder ist das sozusagen eine Arbeiterklasse, wie das der Kollege vorhin sagte, weltweit und so weiter? Ja? Da ist ja ein Spannungsverhältnis drin. Und solange wir nur mit uns selbst reden, werden wir meines Erachtens keine Weltrevolution herbeiführen. Und der Begriff der Demokratisierung bezieht sich natürlich darauf. Ich gehe davon aus, dass wir in einer Gesellschaft leben mit 90% Lohnabhängigen. Und wenn ich von Demokratisierung spreche, dann meine ich, dass die Interessen dieser subalternen Klassen zur Geltung gebracht werden sollen. Und das heißt zum Beispiel eben Ausdehnung der Demokratie auf die Wirtschaft, Wirtschaftsdemokratie, Aufhebung der Grenze zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten, zwischen Staat und Ökonomie, könnte sozusagen mit Begriffen der Demokratie formuliert werden. Ich stimme dir natürlich insofern zu, dass in dem Begriff der Demokratie selbst ein Problem steckt, weil es bezieht sich auf das Staatsvolk quasi. Das kann man meines Erachtens allerdings auch weltweit denken im Grunde genommen. Und es ist natürlich auch, Demokratie ist eine Form von Herrschaft. Klar, auch das steckt in dem Wort drin. Aber man kann sagen, es geht hier um Selbstregierung im Grunde genommen, wenn man das emphatisch sieht. Demokratisierung heißt ja, also Demokratie, nicht nur Herrschaft für das Volk, sondern auch Herrschaft durch das Volk. Und da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Formen. Ich meine, da werden wir uns hoffentlich einig sein, dass Demokratie nicht gleich Demokratie ist, sondern dass wir jetzt in einer sehr beschränkten Form von Demokratie leben und dass man sich sozusagen ganz andere Formen vorstellen kann. Ob der Kommunismus sozusagen dann identisch ist mit Demokratie, klar, da habe ich auch meine Zweifel in dem Sinne, also wie ich das jetzt gerade versucht habe darzustellen, dass natürlich dann alle möglichen Probleme auftreten, wenn es um Herrschaft geht. Wie sind die Entscheidungsprozesse organisiert? Haben wir dann sozusagen Mehrheitsentscheidungen in den Räten von Produzenten und Konsumenten, wo die Minderheiten überstimmt werden? Wie werden die Minderheiten dort geschützt? Oder haben wir das Konsensprinzip? Wie wird das gehandhabt? Da gibt es meines Erachtens gar keine idealen Formen, wie das jetzt zu organisieren wäre. Und man kann das Problem auch nicht lösen durch eine terminologische Verschiebung, dass man sagt, wir reden jetzt nicht mehr von Demokratie, sondern von Vergesellschaftung und dann ist alles besser. Also auch wenn wir nicht von Demokratie sprechen, sondern von Vergesellschaftung, haben wir die gleichen substanziellen Probleme letztendlich. Wie soll diese Vergesellschaftung aussehen? Ich würde dazu raten, sich nicht abzugrenzen von der Masse und zu sagen, die wollen ja leider sowieso nicht das, was ich will. Meine Zwecke sind andere als die der blöden Masse, die ganzen scheiß Menschen. Sondern da würde ich eher so argumentieren wie Wolfgang. Was die radikale Linke machen muss, ist mehr Untersuchungsarbeit. Sie muss sozusagen mehr quasi auf andere Leute zugehen, die keine radikalen Linken sind und erst mal herausfinden, wie die denken, welche Probleme die bewegen. Und vielleicht kam das jetzt so ein bisschen rüber, was ich gesagt habe mit den Forderungen bezogen auf das Finanzsystem. Ich meine, wenn wir über das Finanzsystem reden, sind das leider sehr abstrakte Fragen, die sehr schwer vermittelbar sind überhaupt in der Öffentlichkeit. Bewegungen wie Attac und so weiter, das sind meistens Mittelklassebewegungen von bestimmten akademisch gebildeten Leuten, die dort dominieren. wo auch eine Kluft ist, sag ich mal, zu der Arbeiterklasse. Und die unmittelbaren Interessen sind andere. Die unmittelbaren Interessen sind sicherlich nicht Vergesellschaftung der Banken, sondern das ist eine sehr weit hergeholte, abgeleitete Forderung im Grunde genommen. Aber man sollte auch das nicht einfach nur als Gegensatz sehen. Ich meine, in der Diskussion über die Krise sind diese Forderungen aufgekommen nach Vergesellschaftung der Banken. Und die Frage ist, wie die radikale Linke sich dazu stellt. Das schließt aber nicht aus, eine Untersuchungsarbeit, die auch notwendig ist, um überhaupt herauszufinden, wie sozusagen die radikale Linke in Beziehung treten kann zu den Massen. Also das, denke ich, ist sehr wichtig, was Wolfgang da angesprochen hatte. Ja, ich denke, die autoritäre Form der Wissensvermittlung hat sich jetzt vom Zeitrahmen her erschöpft. Wenn jetzt keine wirklich dringenden Fragen oder Anmerkungen mehr sind, ein paar Sachen kann man einfach nicht auflösen, das lassen wir jetzt so stehen, würde ich den Genossen noch um einen abschließenden Hinweis zu den Workshops bieten. Und ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für eure Teilnahme. Genau. Diese Form ist jetzt zu Ende gekommen und jetzt gibt es Workshops, wo ihr sozusagen euch besser einbringen könnt und wo diese Form aufgelöst wird. Die befinden sich, wenn man hier rauskommt, links, macht den Stewardessen-Move. Und es gibt jetzt was zu essen. Es gibt auch mehr zu essen als gestern, mehr Essenstände und ihr kriegt alle was. Und so, ich sag euch noch kurz die Workshops durch. Es gibt in HGA 20 einen mit Detlef Hartmann zu Krise, Kämpfe, Strategien. In 30 gibt es Emanzipation und Naturbeherrschung mit Dirk Lehmann. In GA 03149, es wird ausgeschildert sein, ja, gibt es einen zu Arbeit und Reproduktion. Und dann gibt es noch einen zu Sozialchauvinismus, Integrationsdebatte, linke Praxis mit Dirk Stegemann vom Bündnis gegen Rechtspopulismus aus Berlin. Und dann gibt es noch ein mit schlichte Einwände gegen Kapitalismus, Demokratie und Nation mit Renate Dillmann. Danach gibt es eine längere Mittagspause. Das ist, die Workshops beginnen um 13 Uhr und gehen offiziell bis 15 Uhr. Um 15 Uhr bis 16 Uhr ist Mittagspause. Um 16 Uhr geht es hier weiter. Okay. Ja. Ich meine, das Akademische ist natürlich in der Tat ein bisschen vorgegeben durch die Form, aber das kannst du auch schwer machen. Amsterdam Kongress 2010.